Ja, liebe Leute, willkommen zum zweiten Teil unseres großen E3-Podcast-Spezials. Videocast für manche, Podcast für viele und einige. Für die Ärmeren. Für die Ärmeren. Was jetzt passieren wird, ist, wir werden uns einige Trailer angucken, die auf der E3 released wurden. Und dann werden wir unseren Senf dazu abgeben. Da sind tolle Sachen dabei. Und wir fangen direkt an, und zwar mit einem Spiel von der Firma Nintendo. Der Name des Titels, Arbeitstitel, ist Mario Maker. Was könnte das sein? Ja, wir schauen einfach mal rein, was uns der Trailer über dieses Spiel verrät. Ich bin mir noch nicht sicher. Das Lied kenne ich. Sonic the Hedgehog. Das ist eine sehr gemeine Röhre. Mario, you crazy? Das ist so ein bisschen wie hieß dieses, mit dem, wo man auch Musik machen konnte? Mario Paint. Mario Paint, ja. Also jetzt mal, geht es noch weiter? Ja, gehen wir weiter, oder? Ich hoffe, die haben sie noch. Ja. Haben noch ein paar coolere Beispiele. Ja, es geht gleich noch eine hübsche Optik. Ja? Würdet ihr sowas machen? Könnt ihr euch vorstellen, da mal so ein paar Level zu bauen? Also, das hat man ja früher schon gemacht, wenn man mit ROMs rumgespielt hat. Ja. Das ist aber illegal. Ich erinnere mich auch noch an ein altes Pac-Man-Spiel auf dem Amiga, da konnte man auch Levels bauen. Ich hatte unheimlich viel Spaß mit einem Kumpel zusammen uns immer verschiedene... Wow! Ich muss ja sagen, ich bezahle eher lieber Nintendo dafür, dass die mir das Spiel programmieren, anstatt dass ich mir das selber mache. Ja. Ich finde es gar nicht so schlecht. Ich habe früher mal eine Doom 2 Map gemacht. Wir wissen beide, dass sowas kann Bock einmal machen. Benutzt. Ja, aber ich glaube, wir sind uns alle einig, das Machen kann so viel Spaß haben. Aber jetzt editieren. So ein Beef, zum Beispiel, wir spielen das im Beef und einer, der Trant zum Beispiel, baut ein extra Super Mario Beef Level und man muss da durchkommen. Wer am schnellsten durchkommt, das hat schon Potenzial. Oder nicht? Doch, lustig. Aber man fragt sich halt irgendwie, es gibt eh so viel Auswahl an Spielen, an allem. Du kannst 1000 Jump'n'Runs spielen, warum muss ich mir dann noch meine eigenen Level bauen für Mario? Das kann interessant sein, aber mich interessiert es nicht. Haha, Troll. Das ist wirklich getrollt. Was ein lamer Ausstieg. Haufen vor die Tür gesetzt. Ja, das war's auch schon. Jetzt fängst du wieder von vorne an. Du sollst eins weitermachen. Ich weiß. Als Video. Ja, ich weiß. Dann kommt der Slider. So. Danke, liebe Regie. Die gute Laune ist hier im Haus, meine Damen. Ich wollte eigentlich nur abschließend wissen, ist das was, wo ihr sagt, wow, da hat mich Nintendo jetzt aber richtig krass abgeholt? Nee. Hat lange gedauert, dass sie sowas machen. Warum haben sie es nicht schon längst gemacht? Oder? Der Gedanke ist eigentlich auch Little Big Planet. War auch ein Jump'n'Run, wo du alles selber basteln konntest. Aber es war so kompliziert. Das sieht richtig simpel aus. Das kann wahrscheinlich wirklich jeder. Das macht mir auch vom Jump'n'Run Editing mehr Spaß als Little Big Planet. Genau, ja. Weil zu kompliziert eigentlich. Ja. Zu kompliziert. Und das Springen ist einfach hatten wir es gestern davon beim letzten Teil. Das Springen ist so ungeil. Macht keinen Spaß. Bei Little Big Planet. Ja. Du springst einfach komisch und hier hast du wenigstens Standard Jump'n'Run als Grundlage. Gut. Aber schon interessant, dass man dann irgendwie die Sicht wechseln kann und so. Mein Gott. Also ich würde mich jetzt nicht damit irgendwie zu Hause einschließen und einen ganzen Tag lang Levels basteln, aber ich könnte es mir als Partyspaß vorstellen. Aber, ich hab's eh schon gesagt. Ich könnte es mir als Partyspaß vorstellen. So einer, der sich daheim einschließt. Aber dann sind doch die Fähigkeiten sind dann wahrscheinlich schon ein bisschen begrenzt. So, ich setz jetzt einen Haufen Koopas aufeinander und. Oh, wie hoch mache ich die Röhre? Ja. Naja, aber wir wissen ja auch von den Mario Jump'n'Runs, dass da schon sehr cooles Level-Design möglich ist und smartes Level-Design. Und da kann man natürlich schon mal so testen, wie gut man als Level-Designer drauf hat. Weißt du, was ich mir wünschen würde? So Super Mario 1 komplett am Stück in einem Level. Und dann gucken, ob man den schafft. Mit einem Leben. Mit einem Leben. So ein Kilometer Mario-Level. Ja. Und dann ins Guinness-Buch. Das kannst du ja bauen. Ja, mach ich. Okay, das kannst du bauen. Jetzt will ich es doch haben. Ein Spiel, mit dem sich der Trant sicherlich einschließen wird. Ich weiß gar nicht, hast du eine Wii U? Ja. Das ist nämlich der nächste Titel. Bayonetta. Du hast eine Wii U, aber spielst du auch Wii U? Es gibt ja nichts dafür. Länger nicht mehr, nee. Achtung, Bayonetta 2. Da bin ich mal auf dein Urteil gespannt, Trant. Also grafisch auf jeden Fall schon mal ein Rückschritt vom ersten. Es sieht nicht besser aus als Bayonetta 1. Nicht besser, aber... Also das ist aber jetzt echt nicht hübsch. Ja. Also zu eckig, zu kantig, zu sehr... Ja gut, vielleicht sind die Effekte dafür fett, weil das sieht ja auch schon wieder dick aus. Ich erkenne auch nicht so viel. ist nicht so eine gute Wahl von Spielszenen. Ja. Also da hätte man irgendwie ein bisschen was. Was soll das denn sein? Ja. Hallo? Was ist da? Ja, ja. Okay, sieht aus wie Lego. Das war, glaube ich, das Spiel gerade. Ein Hund. Alter. Was geht ab? Alter. Ich glaube, ganz ehrlich, ich bin zu alt für so einen Shit. Ja, ja. Das überfordert mich. Das ist was für die Transformers-Generation. Ich fühle mich auch ein bisschen an Transformers erinnert. Ohne, dass ich das... Ach ja, das ist die neue Info, dass es jetzt die Skins gibt von Link, Prinzessin Peach und anderen Nintendo-Figuren. Das ist aber das alte Bayonetta, oder? Ja, das ist dabei. Beim Bayonetta 2 kriegst du mit neuen Skins dazu. Mit neu remastered. Das aber ist interessant. Du hast dann die Bayonetta-Olle, aber die hat dann Klamotten von Link an. Oder kannst du dir aussuchen. Kannst du dir aussuchen. Das ist ganz cool, finde ich. Als kleines Gadget. Ich kann mich mit diesen Skin-Geschichten irgendwie nie so richtig anfreunden. Nee. Was? Ich habe die nie benutzt. So. Ist mega. Warum will ich als Karotte durch ein Level laufen? Oder als in Spiel A ja. mit der Optik von Spiel B? Irgendwie mir. Gut, aber da ist Bayonetta ja ziemlich speziell. Da ist der Hauptcharakter ja so hässlich, dass es Sinn macht, andere Skins da einzubauen. Ne? Hm. Ich finde die ja hot. Du findest die hot? Ich finde die. Sie hat eine Brille, sie sieht geil aus, sie ist nur von Habe gekleidet. Bislang passt das auch auf mich. Ja. Auch mit dem nur von Habe gekleidet. Ja, stimmt. Okay. Ich weiß auch nicht, vielleicht stehe ich auf Ede eigentlich. Sexuell verwirrt auch, ja. Also ich finde, eben haben wir eigentlich schon ganz, also unsere What the Fucks über dem Kopf haben das schon ganz gut ausgedrückt. Man erkennt nichts. Ich fand, auch so abgedreht der erste Teil war, hast du schon immer noch definieren können, okay, das ist jetzt ein Engel mit Flügeln, ich raff das und sein Gesicht ist ein Bauch oder das ist eine Schlange. Das war ja so kryptisch alles. Zu bunt, zu poppig. Ja, warum? Ich finde, vor allem grafisch bin ich enttäuscht. Also ich meine, das sieht auf jeden Fall nicht besser aus als der erste Teil, der wie alt ist, 4 Jahre, 5 Jahre? Und aber für ja an, ich glaube vier. Vier Jahre alt auf Xbox 360. Mhm. Ja, das ist genau der Punkt. Ist die Wii U denn wirklich so gut wie die Xbox 360? Ich bin da manchmal, wenn ich sowas sehe, ein bisschen am Zweifeln. Ja, offensichtlich nicht. Ja, und das ist ja eigentlich traurig. Ja, naja, es sind ja die gleichen. Also insofern... Ja, schlechte Architektur vom Wii U vielleicht. Ey, am Ende wird das wieder ganz cool und keiner weiß es. Aber was ich hier jetzt sehe, ist, dass die Viecher auch alle zu groß sind. Und man hat dann immer so, man verliert die Figur selber völlig aus dem Bild, weil dadurch, dass die Gegner so groß sind, zoomt die Kamera so weit weg, dass die Figur nur noch so klein ist. Ich habe das ja auch auf der Gamescom schon gespielt. Das war dieses eine Level, wo der Drache sich dieses Hochhaus hochwirbelt und alles, was du dann beim Spielen gesehen hast, waren wirklich nur Combo-Einblendungen. Die waren natürlich noch ein Drittel des Bildschirms groß, aber die Figur war quasi nicht mehr existent. Hm. Und dann denke ich mir, okay, die Richtung, in die du gerade kennst. Genau, also im Grunde war es einfach nur ein Show-Off so von wegen, guck mal, wie groß hier. Aber ein Spiel, das das ganz gut gemacht hat, ist zum Beispiel Shadow of Colossus. Ja. Of the Colossus. Ja. Weil da waren ja auch riesengroße Viecher, aber man hatte immer ein Verständnis für wie das Viech gerade funktioniert, wo man gerade ist, wo das Viech ist und so weiter. Also die haben das sehr gut gemacht. Ne? Na, hier hat man riesige Monster, die komisch aufgebaut sind, die sich mit einem Affenzahn bewegen. Da ist irgendwie, da hast du dann gar keine Anhaltspunkte mehr als normaler Zuschauer. Also ich glaube wirklich, für die jungen Leute sehen da auch viel mehr Bilder als wir. Ja, für uns ist das so, wir sehen nur jeden fünften Frame wahrscheinlich. Der ist ja super konsequent an diesen hektischen und chaotischen Bildern. Genauso ist ja auch das Gameplay. Also im Grunde hat man einen guten Überblick gekriegt über Bayonetta. Ja. Okay, brauche ich nicht mehr. Zu alt. Okay, wir machen weiter, sonst kommen wir hier gar nicht mehr voran. Genau. Jetzt kommen wir zu Xenoblade Chronicles X, ein Spiel, auf das ich mich persönlich sehr freue, weil ich auch den Vorgänger gespielt habe, auf der Wii fast durchgespielt habe. Und da sehen wir jetzt auch, was die Wii U trotzdem noch kann. Hast du eine U? Ich habe eine Wii U. Klar, ich habe doch im Trant immer Monster. Viva, Viva, Viva, Viva, Viva, Viva, Viva. Ja. Ganz schlechtes Passwort. Dreimal Viva. Allerdings, ich kenne den Trailer schon und ich kann sagen, dass es leider gar kein Gameplay-Material ist, sondern nur eine Manga-Sequenz und okay. Ja, was soll einem die ja sagen? Ne? Ich will ja das Spiel sehen. Ich meine, es gibt ja auch schon Gameplay-Material von Xenoblade Chronicles. Okay, das ist in-game, aber eine Cutscene. Das ist in-game, ja. Also man sieht die Optik zumindest. Ja. Das ist nicht CGI. Ja, shit. Wobei ich nicht entscheiden könnte, was ich lieber hätte. Spielt das Spiel auf Planeten oder im All? Könnt ihr mir da irgendwas sagen? Also im ersten Teil war ja die Story so, dass es zwei so Giganten gab, so zwei Götter im Prinzip, die gegeneinander gekämpft haben und dann irgendwie eingefriest sind und du hast quasi, und die Welt war quasi, waren diese Typen. Du hast am Fuß von dem einen angefangen Und es war die Welt, die war, da war Gras und Wald war auf dem drauf. Das war ganz eine geile Idee. Und dann bist du langsam, hast dich hochgekämpft, bist dann über das Schwert, wo die beiden gegeneinander gekämpft haben, auf den anderen gekommen. Ja, coole Idee. Das klingt japanisch. Ja, aber echt, aber das war richtig geil, weil du hast im Horizont dann immer schon so schemenhaft gesehen, den anderen Giganten, auf den wusstest, irgendwann wirst du bei dem auf dem landen. Und so, das war schon ganz cool. Und wenn ich jetzt keinen Quatsch erzähle, hier spielt es schon auf Alien-Planeten, ne? Kolonien, weiß einer mehr? Okay. Ach, sicher, Kolonien. Storymäßig kann ich echt nicht sagen. Ja, und das Spiel selbst ist im Prinzip, also wenn es so wird wie der Vorgänger, wovon man ausgehen kann, dann wird das, das ist im Prinzip ein Singleplayer-Multiplayer-Online-Rollenspiel. Also ja. Das ist ja. Von der Welt her ist es im Prinzip wie im World of Warcraft, eine riesengroße Welt mit Unterschieden, was auch ganz geil ist. Du kannst so viel entdecken. Du siehst teilweise Level 1 Kreaturen, siehst an der Ecke da hinten siehst du Level 70 Kreatur und weißt, okay, da kann ich jetzt noch nicht hin, dann gehst du später. Das ist eigentlich in dem Sinne ganz geil. Eine riesengroße Welt mit sau vielen Sidequests und so weiter. Aber halt ohne Online-Modus. Und ich glaube, Xenoblade Chronicles X hat einen Online-Modus. Was dann so ein bisschen. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber, oder? Ich hab's im Comments-Bereich auf Game-Trailers gelesen. Ja. Und das waren aber schon Fans. Also, da hat einer geschrieben, oh, voll scheiße, das wäre voll cool, wenn es einen Online-Modus hat. Und da hat einer geschrieben, well, it has. So, das ist auch die einzige Info, die ich jetzt habe. Aber das könnte tatsächlich ganz geil sein, weil das ist dann so ein bisschen Monster Hunter-mäßig, nur in einem großen Rollenspiel-Universum. Wo du vielleicht noch auf andere Planeten dann kannst. Ja, das wäre schon ganz geil. Das stelle ich mir auch nett vor. Ja. Also der Trailer ist jetzt echt schade eigentlich. Ja. Also wenn man das Spiel mal sieht, dann glaubt man gar nicht, dass die Wii U das kann, weil es wirklich, wie du sagst, die Welt ist so verdammt groß und ich glaube, sie ist auch nicht so instanziert wie im ersten, sondern es ist wirklich offen und auch keine Einschränkung im Sinne von so, guck mal hier, da haben sie ja getrickst und das ist ja eigentlich ganz nah. Nee, es ist ein Riesengebiet und wie du auch meintest, die Monster sind von Weitem sichtbar, kannst hingehen, kannst sie hauen. Bist wahrscheinlich kaputt gehauen, aber du hast da auf jeden Fall die Freiheit und das Kampfsystem ist auch wie beim ersten Teil an MMOs angelehnt. Also es ist nicht so direkt und es ist auch nicht so rundenbasiert wie bei Final Fantasy, sondern du hast schon unten deine Befehle, die du anwählst, aber sie werden dann halt in automatisch ausgeführt. Genau, in vorgegeben. Du schickst sie quasi in so eine Kö rein, deine Befehle, und sie werden dann ausgelöst, wann der Charakter dazu bereit ist. Das ist ein bisschen wie World of Warcraft, wo du einfach deinen Typen auf den Gegner schickst, dann haut er die ganze Zeit drauf, wenn du X drückst, macht er seinen Zauberspruch automatisch. So. Mit Cooldowns. Und das ist schon ganz cool. Also da freue ich mich drauf. Aber wo wir bei Open World sind, kommen wir zum nächsten Thema. Und das war natürlich das große Highlight von Nintendos Pressekonferenz, nämlich das neue Zelda, diesmal mit Open World. Tja. Leider sieht man auch hier nicht so wirklich viel vom Spiel. Verdammt. Es kommt am Ende noch was zum Spiel, habe ich gerade gelesen. Ja, ja. Aber jetzt gibt's erstmal ein Interview. Kann ich ihn synchronisieren? Ich kann Japanisch. Ja. Okay. Also, bevor ich weiter darauf eingehe, lassen Sie mich erklären, wie dieses Projekt angefangen hat. Ich wollte schon seit langem meine bestimmte Sache in The Legend of Zelda-Reihe, ich glaube, verwirklichen. Und in der Entwicklung haben wir uns darauf konzentriert, sie in die Tat umzusetzen. In vorigen Teilen The Legend of Zelda konnten die Spieler einen weitläufigen Bereich erkunden, indem sie sich nach oben und unten und links und rechts, oder rechts und links, ich weiß nicht genau, wendeten. Da wird aber nun 3D-Grafik, da wir natürlich 3D-Grafik haben und die Hardware immer weiterentwickelt, wird es schwieriger, das Gefühl zu vermitteln, sich in einer weitläufigen Welt zu befinden. Zum Beispiel haben wir in Wind Waker dann Techniken eingesetzt, um eine Welt aus vielen Inseln zu erschaffen. Das ist korrekt. Habt ihr das auch so? Ja. Okay. Boah, was für ein spannender Trailer. Ja. Vor allen Dingen, was er im Prinzip erzählt, ist, dass Open World voll schwer ist zu machen. Das wollte ich auch gerade sagen. Ja, er sagt im Grunde, wir haben es, im Grunde sagt er sogar, wir haben es schon bei den ersten Spielen gemacht, aber dann haben wir es irgendwie aus den Augen verloren, weil wir es nicht hingekriegt haben. Naja, bei Zelda kann ich das aber nachvollziehen, ne? Wenn du wohin kommst und du kannst noch nicht Bombe und du brauchst überall Bombe, das muss schon linear sein, so ein bisschen. Ne? Na, aber Moment, vergiss nicht, dass gerade das Super Nintendo Zelda war ja auch offen. Es hatte halt überall wie immer Beschränkungen, wo du da nicht rein kannst ins Areal, weil du die Bombe nicht hast oder eine Ente haken oder so. Ja, guck mal, so sieht's aus. Okay, das sieht aber schön aus. Ja, so stelle ich mir aber auch vor, mal eine richtig offene Welt. Nicht nur so ziemlich weitläufig, nicht wahr? Ich kann auch Japanisch. Aber es ist halt jetzt ein Shot. Also ich meine, ich würde gerne mal sehen, wie weitläufig es ist. Ja, er sagt das jetzt auch gleich, dass man bis zu den Bergen im Hintergrund reiten kann, wenn man will. Ja, aber es sieht aus, als wären die einfach nur 5 Minuten entfernt. Ja. Also, Ja, aber vor allen Dingen, ich meine, Skyrim hat es doch schon vor 5 Jahren gemacht. Oder Oblivion oder jedes andere. Ja, aber wie immer, du kennst auch Nintendo, die feiern dann wirklich auch Innovationen, die keine sind als solche. Also das ist leider so ein... Ich sag mal, Charakterzug von denen. Ich sag mal, aber da kommt es aufs Detail an. Also bei vielen Open-World-Spielen sagt man sich ja immer, oh Mann, ey, eigentlich coole Welt, aber ich habe hier nichts zu tun. Mhm. Oder ich will da nicht hingehen, weil da gibt's ja eh nichts. Das wäre dann halt so der kleine, feine Unterschied, den die Nintendo jetzt ausmerzen könnte und kriegt eine andere Art von geiles Open-World hin. Ich weiß nicht, wie. Gehst aufs Gebirge ganz oben, kriegst 5 Rupien. Das wäre scheiße. Ja, aber genau, wenn es so wird, dann können wir jetzt gern weiter meckern, weil dann haben wir recht. Aber nein, ich find's halt doch nicht geil. Also ich meckere nicht, ich find's toll. Ich meine, also sie zeigen gerade gar nichts. Sie zeigen das Pferd auf einer Wiese. Es kommt gleich noch ein bisschen was. Aber das große Problem von Zelda ist ja eigentlich schon immer gewesen, oder was heißt schon immer gewesen, eigentlich seit dem Super Nintendo, dass es kein Rollenspiel ist. Meiner Meinung nach leidet das Spiel darunter, weil du kriegst immer die gleichen Waffen, du kriegst immer die gleichen Items, du musst immer die gleichen Sachen mit den gleichen Items machen. Immer derselbe. Du kannst nichts aufrüsten, du kannst nicht looten, du kannst nicht leveln. Das ist für mich einer der größten Versäumnisse von Zelda. Ja, plus, solche Spiele sollten ja dann wenigstens eine geile Story haben, aber Zelda hat immer dieselbe Story irgendwie, anders aufgedröselt. Aber ich kann nicht glauben, dass ihr das erzählt. Das ist doch gerade gut, dass Zelda nicht dieses Zeug hat. Ja, Zelda ist doch im Grunde, ich meine, habt ihr die mal gespielt? Die sind doch so rund, perfekt, smooth, crispy und da sind keine Ecke an diesen Spielen. Der ist langweilig. Nur weil du es gerade, genau, sie sind arschlangweilig und das ist schon so find lange. Ich gar nicht, das ist der erste Ding auf der Wii, das ist leider das letzte, was ich gespielt habe, weil danach waren sie wirklich alle scheiße, das stimmt. Vor allem auch dieser Cell-Shading, wir sehen das ja gerade. Den finde ich jetzt gar nicht schlecht, den Look. Ja, ich weiß nicht. Cell-Shading finde ich irgendwie, ist immer für mich so eine Entschuldigung, wir haben keine bessere Grafik hingekriegt, machen wir Cell-Shading-Look drauf. War aber das nur Cell-Shading? Mal, sowas wie Wind Waker, nicht jetzt wegen dem Look, fand ich geil, hat mir Spaß gemacht als Zelda-Teil, weil es eben mal ein bisschen was Neues geboten hat. Weil es eben mal eben, naja, es war halt Wasser. Ich meine, ein anderes Element. Shit. Aber die ganzen anderen dazwischen und davor und danach, ich fand, die waren oft immer sehr identisch. Also teilweise wusste ich gar nicht mehr, ist das jetzt Twilight Princess oder das davor oder schon das übernächste, was dann kam? Oder da blickt doch keiner mehr durch. Und die Story ist doch wirklich immer dasselbe. Irgendein Typ muss sich komplett alles wieder organisieren. Aber es ist typisch, das rette die Prinzessin-Ding. Was willst du da revolutionieren? So willst du einfach die Prinzessin eine Transe erzählen machen oder was, damit es mal irgendwie modern wird oder so? Das ist doch das ist die alte Zauberformel für alte, coole Geschichten. Ja, die funktioniert nicht mehr. Wieso funktioniert das? Doch, das funktioniert noch. Ey, ich habe alle sehr gespielt. Das ist ja von Star Wars raus. Und es wird genau aufgehört. Die gleiche Formel haben wie vor 30 Jahren. Und es wird funktionieren. Ja, und ich glaube, das ist auch das Erfolgsrezept von Zelda und dem auch Nintendo. Die bleiben bei ihrem Stuff. Weißt du, wenn sie zu viel umschmeißen, ja, dann sind sie ja anders. Du hörst dich an wie dieser Hiroshi Yamauchi, der irgendwie der 80-Jährige, der immer noch erzählt hat, ach und so, und wir bleiben bei Modulen, das hat sich bewährt. Ey, Nintendo war schon lange tot, wenn sie auf Handys gegangen. Und das haben die selbst gesagt, und das glaube ich auch. Ich finde, Zelda könnte sich trotzdem auch weiterentwickeln. Ja. Zelda sollte auch einen Hexenmeister haben und mit Lasern schießen können. Aber sie könnte mal was sagen. Ne? Das habe ich überhaupt nicht gesagt. Leben mir doch nicht irgendwelche Sachen im Mund. Sie können doch zumindest eine Sprachausgabe machen. Was für ein Schwachsinn, diese Argumentation, zu sagen, wenn man will, dass es sich weiterentwickelt, dann kommst du einfach schon mit einem vorgebildeten Ding und sagst, ach so ist dann richtig oder was. Nein, ich finde es so seltsam, dass ihr, die euch eigentlich mit Spielen auskennt, jetzt auf einmal sagt, Zelda ist scheiße. Ja, obwohl das sage ich schon seit zwei Teilen. Ich sagte seit Wind Waker. Ich finde seit Wind Waker auch Zelda langweilig. Ocarina of Time und Majora's Mask waren noch die letzten coolen Zeldas und danach ist die Innovation stehen geblieben und sie haben das gleiche Rezept. Und dann immer vergessen wir die guten einfach. Ja, und Majora's Mask. Es gibt nur noch schlechte oder was? Nein, aber ganz kurz. Ich möchte auch noch kurz, ich höre gleich auf, euch voll zu glauben. Aber Majora's Mask hatte eine originelle Idee, war ein bisschen edgy, hat auch nicht jedem gefallen. So. Aber das war wenigstens mal ein Versuch, was Cooles Neues zu machen. Mit diesem Groundhog Day Setting. Immer wieder neu, derselbe Tag quasi und dieser Komet kommt näher. Und Ocarina of Time, klar, brauchen wir gar nicht reden. Dieses ganze Ocarina-Ding, alles neu. Die ganzen kleinen Minisachen, Sidequests, alles neu. Pferd, alles neu. Seitdem sie das Pferd haben, bringen sie jedes Mal das Pferd und denken, ja, jetzt müssen doch alle total abgehen. Ja, wieso? Ich nach 10 Jahren Pferd macht mich ein Pferd nicht mehr... Ihr versteht, was ich meine. So. Ich habe nicht alle gespielt, aber mich hat die Serie auch irgendwann verkrault, weil also Twilight Princess fand ich, der Anfang war so zäh, ich habe 4-5 Stunden gespielt und konnte nicht mehr. Wind Waker hat mich irgendwann später auch verloren, weil es Gängelung und Schikane war. Und danach habe ich leider die Serie nicht mehr weiterverfolgt. Und ich glaube, auch das wird mich nicht mehr dazu bewegen. Aber ich wollte nur mal zu deinem Punkt sagen, so, ey, es ist kein Rollenspiel. Ich zock auch am liebsten Rollenspiele, aber dann greife ich halt nicht mehr zu Zelda. Also ich weiß jetzt nicht, ob man... Nein, ich will ja jetzt nicht, dass die darauf Skyrim machen, aber man kann ja schon so ein paar... Es muss nicht immer die Bombe weiß und der Bumerang sein. Oder es kann auch sein, dass du das Schwert ein bisschen upgraden kannst oder irgendwelche Sachen irgendwie... Mir fehlt dann... Ich finde, das ist das, was der Simon gesagt hat, ist mein großes Problem mit Zelda. Du gehst an den Arsch der Welt, löst 20 Rätsel, killst 30 Bossen, findest eine geheime Schatzkiste, da sind 5 Rupien drin. Das ist einfach... Das ist lame. Das ist einfach das Belohnungssystem bei Zelda ist irgendwie, das Level-Design, so die Dungeons und die Rätsel, cool. Die sind eigentlich immer auch, sind auch immer noch cool, aber mir ist das drumherum zu dröge und zu langwierig und irgendwie alles, aber ist ja auch Geschmackssache. Ich meine, brauchen wir nicht drüber reden, genau. Also ich finde, das kann nicht jedes Spiel muss looten haben, nur weil du drauf stehst. So. Nee, ich glaube aber, Zelda wird es vielleicht echt ganz gut tun, mal nach 30 Jahren Rupien sammeln, vielleicht mal irgendwas sammeln, was irgendwie auch Sinn macht. Ich kann halt verstehen, dass Nintendo lieber auf Safe spielt. Aber wenn sie das halt immer machen, bei allen Serienreihen, die sie haben, dann werden sie halt niemals wieder irgendwas erreichen. So. Aber die haben doch nur was erreicht, weil die Wii sich so gut verkauft hat. Mehr Innovation geht nicht. Vorher war der grün, Alter. Das ist Landslide. Okay, ja. Und spätestens jetzt machen wir weiter. Ich sag dir, er verschießt da gerade einen Enterhaken. Das was er da verschießt, ist eine fucking Enterhaken. Den hat er bestimmt gerade gelootet, Ed. Hier kommen wir zu einem Titel, auf den ich mich persönlich sehr freue. Ja. Der Trailer ist auch richtig geil, den gucken wir uns einfach mal richtig an. Richtig geil. Der ist richtig cool. Das ist ja Batman! Ja. Bruce, I found Penguin. He's got a weapons cache on the north end of Miyagani Island. The area is heavily protected by the Arkham Knight's drone forces. Das ist ja auch ein schöner Next-Gen-Look, finde ich. I'm on my way. Vertestens. Man sieht ohne Ladezeit, was jetzt alles passiert. Das könnte auch ein geiles Cyberpunk-Adventure sein. Alter, nee, aber es geht nicht besser als mit Batman. Entschuldigung. Also Cyberpunk ist nicht so geil wie Batman. Batman ist Cyberpunk. Es eigentlich. Sieht ein bisschen ernster schon aus. Die Stadt sieht nicht mehr so ganz comichaft aus wie noch bei Arkham Asylum. Wie riesig die ist, Alter. Ich glaube, da kriegst du die hoch Gänsehaut, wenn du da runterfällst. Oh, das ist ja perfekt. Ein bisschen schlecht wird mir gerade. Super, Alter. Das ist wunderschön. Mir gefällt die Stadt super gut. Mir gefällt Gotham. Es sieht viel geiler aus als Arkham City. Ja, ich finde auch Arkham City war nett. Ja, aber es war zu goofy. Das war mir zu goofy. Ja. Ja, irgendwie. Das ist es schon. Kann man denn jetzt auch wieder hochkommen? Nee, gell? Man kann genau da. Alter! Yeah. Es geht gleich. Und jetzt kann er sich gleich aus dem Batmobil wieder in die Luft katapultieren. Ist es das, dieses Batman vs. Superman Universum? Nee. Also von der Optik her, weil das Batmobil sieht doch in den neuen Batmans auch ein bisschen wieder anders aus. Und das erinnert mich ein bisschen daran. Achso, ja gut, vielleicht haben die sich vom Design... Vielleicht müssen sie auch gewisse Design-Vorlagen einhalten oder so. Ich fände es ja auch cool. Ich fände es geil, wenn das neue Gotham aus dem neuen Batman so aussehen würde. So mal wieder ein bisschen Tim Burton-Style. Wie er nirgendwo hängen bleibt. Guck mal, Panzermodus jetzt. Eigentlich ist Batman ja schon ziemlich fieser Terrorist, oder? Wie der so immer. Alter. Yes. Aber sind es dann alles Betäubungsgranaten, die er da verschießt? Das sind bestimmt echte Todesgranaten. Guck mal, der kann sogar strafen, der Panzer. Aber der Batman tötet doch nicht. Ja. Okay, dann sind das alles Roboter. Das sind Roboter. Er kann aber auch nicht jeden fesseln und irgendwo aufhängen. Doch. Der schießt bestimmt so Fessel-Dinger. Geil sieht's aus. Und jetzt katapultiert er sich, ja? Check it out, Alter. Check it out mal hier. Pum. Bam! Es sieht wirklich aus wie eine Fledermaus in den ersten Frames. Das ist schon ziemlich geil. Und es läuft angeblich laut den Entwicklern, und sieht man ja auch eigentlich im Trailer, mit super smoothen 60 Frames auf 1080p. What? Das ist echt geil. Na, schön auf dem Geländer landen. Alles andere wäre zu einfach. Okay, Kampfsystem ist immer noch so, nur das ist jetzt irgendein... Aber mir hat das immer gut gefallen, das Kampfsystem. Also es ist natürlich... Ein bisschen simples Button-Mashing, aber es macht echt Spaß. Ne? Aber es wurde ja später auch immer kompliziert. Du hattest noch diesen Spray, diese Explosionsspray. Du konntest so viel kombinieren im Kampf. Die haben schon versucht, das so... Boah. Das ist echt krass. Geil. Oder diese ganzen kleinen Fetzen überall. Und die Missionen waren auch teilweise echt geil. Also gerade beim ersten Teil, das waren teilweise richtig knifflige... so Metal Gear Solid-mäßige Situation, wo du dir echt überlegen musstest, wie gehst du da jetzt vor? Und ja, das ist hier so ein Klassiker, genau, wo du erstmal alles schön anguckst, wo fange ich an? Gehört das? Nee, hakt ein bisschen. Okay. Oh nein. Ja, komm jetzt. Was ist da los? Oh Gott, wir haben gerade, wenn ihr es nicht... Ich glaube, wir haben gerade ein technisches Problem. Fieses technisches Problem. Nein, das gehört dazu. Das gehört dazu. Ja, Mann, das war in der Picasso. Oh, wie trottel. Oh Gott, wir sind dumm. Scarecrow, das wäre geil, wenn diese Scarecrow-Levels vom ersten Teil wiederkommen. Die fand ich mit Sicherheit. Ich mag auch das gesamte Art-Design von dem. Also das sieht auch echt einfach cool aus. Das ist genau die richtige Mischung aus ernst und comichaft. All that remains geil. For you to watch as I drag your beloved Gotham into oblivion. Oder? Mhm. Bad, Daumen hoch. Das gefällt mir. Gibt zwar kein Looten, aber ich glaube, es klappt. Tja. Aber es gibt Leveln zumindest. Oh, erst nächstes Jahr. Hm. Ja, frühestens, würde ich sagen. Da habe ich mir auch gedacht, hätten sie vorher das Batman Arkham Origins nicht rausgehauen, dann wäre der Impact hier noch viel größer gewesen. Ja, ja, und es ist ja jetzt schon das vierte, ne? Ja. Auch wenn sie keine Zahlen mehr reintun. Aber das kennen wir jetzt schon. Ich finde aber auch, egal, wir sind jetzt eher mehr. Aber der Suit, der Anzug, der gefällt mir richtig gut, weil der ist endlich mal so, dass ich denke, ja, damit kannst du auch zuhauen, ohne dir was zu brechen und so. Noch ein Ticken besser als die alten. Also da sind wir uns einig, da freuen wir uns drauf. Ein bisschen schade, sollte eigentlich 2014 rauskommen, aber wie alles für die Next Gen kommt es erst 2 Jahre nach Release der Konsolen raus. Kann man nichts machen. Ja, alles kommt 2015, ne? Ja, alles. Ja. 2015 wird ein krasses Jahr. Wird echt ein krasses Jahr. So wie es jetzt aussieht. Neue Avengers, Star Wars, Spiele für die PlayStation 4. Das Nerdjahr. Auf jeden Fall. Stimmt. Oder das Jahr, was alles auf 2016 verschiebt. Und wir wissen ja auch alle, dann gibt es endlich Hoverboards, ne? Stimmt, die kommen auch raus. Ey, irgendwie jetzt mal ernsthaft, einer muss sich das doch wirklich mal zur Aufgabe gemacht haben, so, ey, am 2015 schocke ich alle mit einem echten Hoverboard. Aber das geht nicht. Ja, okay. Das ist halt nicht möglich. Es geht nicht dran. Meinst du, wir hätten nicht schon längst alle... Aber wenn einer richtig einen sehr großen Willen hat, viel Geld zu verdienen, vielleicht geht's doch. Den haben wir alle. Wir können das ja, wir müssen einfach ganz viele Föhns unten dran bauen. Die müssen wir wireless machen. Und schon geht's. Da ein bisschen feilen und so. Also ich finde, der Schritt ist nicht so groß. Nee, das geht ist, schon. Das ist schon das Grundstück steht, das Gerüst mit den Föhns. Ja. Okay, nächstes Thema. Da können wir den Dennis mal fragen, was er von hält als Battlefield-Experte. Hier kommt nämlich Battlefield Hardline. Johannes das spielt es gerade. Sieht aber nicht aus wie Battlefield Hardline. Doch, aber es ist von Visceral. Deswegen. Das haben wir schon oben. Ja, die Typen, die eigentlich Dead Space gemacht haben, ne? Muss ich ja sagen, tut mir ein bisschen leid für die. Also, ja, finde ich auch. Also, dass jetzt zum Beispiel irgendwie DICE kriegt es wohl nicht hin, noch mehr Battlefield zu machen, als verlangt sind. Jetzt muss leider Visceral auch noch mal reinspringen und die fette Marke bedienen. Die werden so gut aufgehoben bei ihren Leisten, ne? Na gut. Also das sieht hier ja jetzt ganz cool aus. Das sieht aus wie Battlefield 3, wenn man es genau nimmt. Ja, das ist ja auch bei Battlefield 4 so gewesen. Es waren die gleichen Texturen und hier sieht man auch, es sind immer noch die gleichen Texturen aus dem vorletzten Spiel. Ne, ich meine auch nicht die Optik. Ich meinte halt so, was man hier scheinbar alles macht. Es ist so auf Multiplayer ausgelegt. Oder wie? Also wir haben es hier gerade gespielt. Also noch oben mehr. Die Beta ist ja aktuell, die war sofort verfügbar. Von der E3 kam die Meldung, yo, ihr könnt es jetzt zocken. Und spielt sich halt wie Battlefield. Und es ist aber Cops gegen Bankräuber. Genau. Ja. Mir kommt es vor wie so wirklich eine professionell gemachte Mod. So wenn Battlefield 4 Half-Life wäre, was nicht stimmt, dann ist Battlefield Hardline Counter-Strike. Ja, genau. Mhm. Mir fehlen so ein bisschen das Leben in der Stadt. Okay, es ist noch Beta, aber ich würde gerne hier ganz viele... Ich möchte gerne das Call of Duty Flughafen-Level hier drin haben, dass da so viele Passanten sind, auf die man aufpassen muss, wo es vielleicht irgendwelche Abzüge gibt, wenn man während dieser Mission Passanten zu Schaden kommen lässt oder sowas. Das gibt noch ein ganz anderes taktisches Element rein. Das hier, das ist einfach eine leere Stadt, in der 5 Cops gegen 5 Piraten oder wie heißen sie, Bankräuber oder sowas kämpfen. Ja gut, aber wenn so eine Schlacht da abgeht, da würde ich auch nicht gerade shoppen gehen gerade. Also, ich meine, dass sie sich alle verkrümmelt haben, ist ja irgendwie naheliegend. Ja, ich glaube, der Reiz ist auch sowas, was wir jetzt sehen, halt wirklich auch Verfolgungsjagden Autos, ja. Und sowas. Ich meine, das gab's ja in dem Sinn vorher so noch nicht. Ja. Aber es sieht für mich zu grau in grau aus. Das stimmt, ja. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass das Spaß macht, dass dieser Modus Spaß macht, ja. Aber das nochmal als Vollpreistitel zu verkaufen, ist schon ein bisschen frech. Ja, das wäre eher eine Mission Disc, ja. Das wäre eher ein DLC so ein eigentlich. DLC. Gerade vor dem Hintergrund, dass Battlefield 4 noch offiziell nicht wirklich fertig ist und alle Fans da schreien und meckern, dass da endlich verbessert werden muss. Nö, da bleibe ich mir schön bei Titanfall. You have the loot. Also da gibt's auch Loot. Mhm. Und Leveln. Ist eigentlich ein Rollenspiel. Ja, das kann schon Bock machen. Aber ich finde es auch seltsam. Ich meine, Battlefield stand seit jeher für groß und weit. Okay, kann das ja auch sein, aber Das ist zu groß und weit, habe ich jetzt gehört. Aber es ist auch viel Close Combat wahrscheinlich, ne? Dass du ja viel auch in Häusern agieren musst. Und das ist nicht wirklich Battlefield. Ja gut, es gab ja Battlefield Close Combat, was ja genau das war. Ja? So ein bisschen Call of Duty. Aber du hast recht, es ist eigentlich für weitläufige Arenen. Ich habe aber offen gesagt bisher noch nicht gerafft, wie der Verlauf hier ist. Ja. Müssen die noch, werden sie die Loot haben, irgendwo noch hin? Oder? Ja, du musst entkommen. Ja, aber die stehen ja ständig, die sind ja im Auto und dann stehen sie wieder irgendwo. Und dann, was sind die Aufgaben? Wahrscheinlich muss, du hast ja schon gesehen, wahrscheinlich muss irgendwie der Weg frei gemacht werden, dass du über diesen Weg entkommen kannst. Aber meinst du eine Art Polizeisperren? Also ein Team muss zusammenarbeiten, dass der Typ mit dem Loot halt entkommen kann. Genau. Das ist das Ziel. Ach, ich meine, ja, also was ich sehe, irgendwie habe ich schon Bock. Aber es ist halt nicht so beeindruckend irgendwie. Ein bisschen schon. Ja, sowas ist ja, doch immer, das ist dieselbe gescriptete Kacke wie jedes Mal. Aber das gab's ja schon in Battlefield 4, wo Shanghai untergeht oder was weiß ich. Also es ist nett, aber es ist ja auch kein wirklich, das ist so ein Event, der getriggert wird. Das ist für mich kein so richtiges spielerisches Element. Genau. Also, das erinnert mich an Split Second. Dieses Rennspiel, wo du dann auch Sachen in der Umgebung so. Fandst du das gut oder schlecht? Nee, ich fand's da auch nicht so geil, weil irgendwie es war doch nicht interaktiv genug irgendwie. Es fühlt sich dann doch wieder an, ich drück einen Knopf und alles passiert. Ja, aber so war es ja auch geplant. Du musst ja auch wissen, wo was passieren kann. Wäre es völlig Echtzeit gewesen. Ich sag immer nur Ran Faction und Geomod vor wie vielen Jahren? 15 Jahren, wo das alles schon möglich war. Alter, mit dem Baby! Butz. Ja, diese Geomod-Nummer von Red Faction. Ja. Ist auch echt schon ein Weilchen her. Habt ihr zufällig auch diese Crackdown 3 Tech-Demo gesehen mit Power of the Cloud? Nee. Ja. Dürfen wir jetzt nicht drüber reden. Doch, Crackdown 3 dürfen wir reden. Haben wir aber im letzten Teil schon gemacht. Wir machen mal weiter, ne? Wir müssen jetzt hier nicht das komplette... Da habe ich mich übrigens tierisch drauf gefreut. Weil das hat ja komplett zerstörbare Welten scheinbar. Ich fand halt nur... Auch dieses Cloud-Video? Wie Cloud? Naja, da haben sie halt... Entschuldigung, Eddie. Ja, halt, du kannst endlos streamen und alles. Oder genau, was? Sie haben halt gesagt, sie können jetzt nur diese echten Echtzeit eingestützten Gebäude darstellen, wenn sie die Power der Cloud nutzen. Wo ich mich frage, okay, was ist, wenn mein Internet ausfällt und bla. Ja, dann kannst du das halt nicht spielen. Ja, so gut, wie auch immer. Okay, gut. Wie auch immer, wir machen weiter mit dem... einen Amboss auf die mit dem BioWare-Video, was einen Ausblick auf das nächste Mass Effect gibt. Am Triple Louvre? Alles im Louvre. You know, you really bond with these characters, you remember them, you remember the story long after you've played it. This isn't just a story that I want to tell. It's a story that is to be discovered. It's interactive narrative. As we start designing the next Mass Effect game, we start by asking fans what they want, you know, what Mass Effect means to them. One of the things that fans have told us most about what they want in the next Mass Effect game is to go somewhere new and to move forward. New places, new characters. New people to fall in love with. We're taking you to a whole new region of space. This world is so vast that you can just kind of continue on to the horizon. There's more and more experience for the player to enjoy. Pick a planet across the other side of the galaxy and fly there and see what you'll discover. Imagine what we can do now with the power of new consoles and amazing software. It all looks fantastic. We've never seen these characters. Unser Spiel sieht einfach super gut aus. Es sieht aber auch geil aus, oder? How far we're going. Das hat schon was. Ja, aber was ist Conceptual Prototype? Ja. Ne? Also das hat eigentlich überhaupt keine Aussagekraft. Ja, gerade nach den letzten Bildern und den Diskussionen. Our team here in Edmonton is developing a completely new IP. Das ist immer noch die Mucke. It's a chance to have a clean sheet design and start from the most fundamental principles you can have. We want to take on Der Trend war aber schon krass auf dieser E3, wie viel, also bei Zelda war es ja auch so und so, wie, wo einfach nur, naja, noch nicht mal Ausschnitte aus dem Spiel, sondern im Prinzip nur so Konzept- oder Alpha-Sachen gezeigt wurden und dann gesagt wurde, aber es wird super geil. Aber das zeigt ja auch, wie weit die noch von Fertigstellung sind. Ja? Da liegt der Dennis mit seinem 2015 ist das Jahr des Verschiebens auf 2016 gar nicht so weit weg, weil, ne? Also wenn wir sehen, dass sowas wie Batman, da haben wir richtiges Gameplay gesehen gerade, und es sah ja schon recht weit aus, und das soll 2015 kommen, wann kommt dann Mass Effect mit seinen zwei Konzeptzeichnungen raus? Ja? Also die haben ja auch nichts gesagt gerade, nur dass es gut aussieht und dass wir die anderen, wir haben die Community gefragt, weil uns selber anscheinend nichts mehr einfällt, was die wollen, und wir bringen euch an einen neuen Ort. Wow, Alter, hey, war nicht gedacht. War es so, dass man an verschiedenen Orten, dass man einfach wie dieses Space Exploration quasi mal ausleben kann? Das wäre cool. So hatte ich das. Nice, ich habe jetzt nicht ganz genau zugehört, aber so hatte ich es verstanden, dass man eben hier ist das Universum, flieg irgendwo hin, auf irgendeinen Planeten, entdecke da irgendwas. Ich glaube, den gleichen Satz haben sie zu Mass Effect 1, 2 und 3 auch schon gesagt. Mhm. Ja, da haben sie es halt nicht eingehalten, das stimmt. Im Gegenteil, es wurde immer weniger. Aber mit jeder neuen Trilogie haben sie eine neue Chance. Ja, ja. Ja. Aber der erste war noch ein bisschen so. Der erste war noch ein bisschen so. Mission, ja, das geil. Und dann haben sie das immer mehr und mehr wegrationalisiert. Genau, dann ich freue mich auf jeden Teil, konntest du nur auf Planeten scannen, ne? Das war eigentlich auch eine Schikane. Aber das fand ich super, fand ich das alle doof? Ich fand das super entspannt. Ja, aber ich hätte gerne besucht. Ich wäre da gerne. Ich auch. Ich fand das geil. Ich fand es, genau diese Einöde von diesem Planeten dann so oh, ach du scheiße, fremde Welt. Ja, es müsste noch ein bisschen mehr dazu entdecken geben, aber ich halt wollte die auch besuchen. Das Tolle ist, du hast ja manchmal Sachen entdeckt, die absolut gar nichts gebracht haben, die einfach nur irgendwie da waren, wie so eine große silberne Kugel, die einfach irgendwo auf so einer Spitze von so einem Berg war. Stimmt, ja. Und du kannst nichts damit machen. Die war einfach nur da. Aber so ein Artefakt. Ein Kopfkino. Ja, das macht Bock. So mehr will ich nicht. Ich will einen Planet, wo immer eine Sache, mehr als 5 Rupien, versteckt ist, die ich finden kann. So wie sie auch die Missionen immer auf dem Planeten irgendwie ganz geil einbinden. Hätte man auch so richtig ineinander zusammenhängende Quests machen können. Du fliegst irgendwie auf einem Planet im Sonnensystem und da findest du irgendeinen Code und der sagt dir, ey, bla bla bla, dann musst du den entziffern, fliegst auf einen anderen Planeten, findest irgendwo was, dann das zusammen ergibt was und dann kriegst du, und dann am Ende kriegst du die supergeile Waffe. Ich wollte gerade sagen, für die Endwaffe musst du sicher mehrere Dinger, die du überall findest, kombinieren. So von allen Planeten und so. Ja, na gut. Aber gut, wir freuen uns trotzdem alle auf Mass Effect. Es ist halt Mass Effect und wenn es dann 2021 rauskommt, dann wird es auch cool. So. Soll ja ohne Shepard eigentlich kommen oder so. Ja, weil auf die Frage, ob wir alte Figuren wiedersehen, kam die Antwort, ihr werdet die alten Rassen wiedersehen. Was ja im Grunde so viel heißt wie nein. Aber das finde ich nicht schlimm. Also, wie heißen die vierbeinigen Viecher, die immer so langsam sprechen? Elkor. Ja, okay. Mann, Alter. Nicht schlecht. Halt wirklich Maul, ey. Ich hätte schon wieder vergessen. Nächstes Thema. Dragon Age. BioWare, ne? Inquisition. Ja. Aber auch hier ging ja im Prinzip steil bergab in der Qualität bei Dragon Age. Und hier sehen wir auch nur im Prinzip CGI, ne? Und wenig Gameplay. Step into the light. Ich brauche immer Gameplay bei der E3. Ich will Gameplay, sonst kann ich mir nicht vorstellen, ob mir das Spiel Spaß macht oder nicht. Aber ich glaube, dazu gibt's schon Gameplay, oder? Ja. Könnte auch ein Text-Adventure sein. Das ist doch Gameplay. Ja, gut, okay. Bisschen. Ich glaube, ich habe schon mal einen Kampf gesehen. Das sieht auf jeden Fall geil aus. The world is tearing itself apart. Problem bei Dragon Age war natürlich auch, dass es sehr open-schlauchig war. Ja, ich habe null Ahnung. Ich habe nur den ersten gespielt, den zweiten habe ich nicht gespielt. Chaos is left. Ist ja im Grunde das gleiche wie Mass Effect, nur im Mittelalter. Mhm. Ja, das trifft es eigentlich echt, weil es ist auch Uncanny Valley im Prinzip 10. Erkennt man diese ganzen BioWare-Spiele. Seit Baldur's Gate sind die im Prinzip, ist da die gleiche Mechanik dahinter. Auch das ist hübsch. Ja, das sieht schon schick aus. Oh? Wobei das wieder so eine typische Sequenz ist, die nichts mit dem Spiel zu tun hat. So, ne? Was soll das? So ein generischer Drachenkampf. Das ist halt auch wirklich so ganz klassisch Fantasy. Das finde ich schon schön. Ja. Geht klar bei mir. Ja. Ja, voll. Da war eine Elfin. Ja und? Geil. Looten und leveln, Alter. Ja, das auf jeden Fall. Aber ich freue mich halt auch immer über Neuinterpretationen des Stoffes, so dass es nicht immer dieses. Es ist so ein bisschen pubertär auch, weißt du? ich sag's jetzt nicht, aber Dark Souls hat, fand ich einen neueren Ansatz gemacht. Ja, okay. Das kann nicht jedes Spiel wie Dark Souls sein, leider. Aber, wie ist denn das Camp? Das Kampfsystem ist doch auch eher rundenbasiert, oder? Das ist nicht so, so. Kannst du eigentlich auf Pause machen, habe ich bei Dragon Age so. Ja. So quasi rundenbasiert. Aber kann ich da auch wirklich, drücke ich eine Taste, schlägt der? So ist es doch nicht, oder? Nee. Also kommt drauf an, bei Dragon Age 2 war es ganz anders als bei Dragon Age 1. Genau, Dragon Age 1 machst du Pause, bei Dragon Age 2 war es so, wie du es eben gesagt hast. Kannst du so ein Kö oder Q oder wie heißt das? So Maus. Ja, genau. Ja, ich sehe sie nicht bei den ganzen Funken. Ey, ja. Das finde ich auch die größte Frage. Richten sie sich mehr nach dem ersten Teil oder nach dem zweiten? Oder? Weil da ist ja ein richtiger Glaubenskrieg zwischen den beiden Spielweisen entstanden. Aber ich glaube, das Wichtigste ist bei Dragon Age die Story, die war mal richtig geil und die wird, glaube ich, diesmal auch richtig. Was ich da gesehen habe, viele verschiedene Charaktere, viele verschiedene Action, verschiedene Orte, verschiedene Wirbel mit magischen Herkünften, Drachenwesen, da geht richtig was ab, glaube ich. Schön. Als nächstes? Ja, als nächstes, gut. Ein neues Spiel, von auf das viele warten. Den Machern von Mirror's Edge 2. Mirror's Edge. Ja, schon wieder die DICE-Jungs. War das Star Wars Battlefield... Mirror's Edge, sie haben ja eine voll zu tun, ne? Ich meine, Parcours ist natürlich auch schon seit ein paar Jährchen out, aber... War das mal in? Naja, doch, war es bei in, aber da sind alle gestorben. Die bei Casino Royale war es noch in, so. Und trotzdem, finde ich, war Mirror's Edge, hatte Potenzial angedeutet, was es aber irgendwie nie so ganz ausgeschöpft hat. Na, es hat im Grunde das, was es wollte, schon erreicht. Es hat nur nicht für ein Spiel funktioniert, für ein Ganzes, fand ich. Aber dieses Rumlaufen, wenn du mal so einen Lauf hattest, so diesen Flow hattest, der war schon geil, nur irgendwie ergibt der noch kein ganzes Spiel. Also, aber darauf kam es ja auch an, auf mehrmals spielen kann das sein. Also ich weiß, ich habe es selber nie gespielt, aber ich glaube gelesen zu haben, dass der erste Run immer unbefriedigend ist. Oder? Ja, was mir halt gefehlt hat, es war schon fast wie ein Rennspiel eigentlich, wo alles um dich rum wurde, im Prinzip war wie so ein Rennparcours halt auch, ja. Und ich finde aber, das Spielprinzip bietet sich eigentlich an, um auch ernsthaft irgendwie so, ja, ich weiß nicht, Deus Ex mäßig oder so durch die Level zu gehen, also dass du wirklich auch die Welt erkunden musst und ja, ich weiß nicht. Das fand ich scheiße übrigens. Das war der Part, der mir gefällt. Die Kämpfe waren auch nicht cool, ja. Aber das sieht aus, als ob sie sich da einiges jetzt vorgenommen haben. Ja, aber allein schon gegen Leute kämpfen, die Waffen haben und man selbst hat keine. Da ich glaube, Mirror's Edge 1 kam auch zu so einer Zeit raus, wo es einfach super Aufmerksamkeit gekriegt hat, wo es sowas noch nicht gab auch. Ja, so, ich glaube, die Xbox 360 war noch nicht so alt. Und dann kommt dieses Mirror's Edge mit diesem super clean Look, der ganz neu war und einfach geil aussah. Und jetzt ist das Gleiche. Das war 2008, wo EA so viel Kudos für ihren Innovationsmut bekommen hat. Mhm. Dead Space kam ja auch aus dem Jahr. Sowas finde ich schon geil. So Martial Arts aus der Ego-Perspektive. Wenn das gut funktioniert. Aber wenn du da mal hintereinander scheiterst, sehe ich dich schon wieder im Kopf in der Wand. Und es sind ja auch immer dieselben zwei, drei Moves, die du machst und so. Ja. Könnte sich sehr schnell wiederholen. What's her reason for being faithful? This is a girl that actually tattooed her eye. You do it for a reason. Is to make a point. Ja, ihre Tattoos sind wichtig. Guck nach unten. Ja, aber wenn die sich jetzt einfach einen Hubschrauber kaufen würde, dann bräuchte sie das ja alles gar nicht mehr machen. Ja, ich hab schon recht. Hab schon recht. Ja. Hubschrauber macht die Hälfte aller Spiele. Aber die hat halt auch nicht die kaputt. Kohle für einen Hubschrauber. auch Herr der Ringe wird kaputt gemacht durch einen Hubschrauber. Das stimmt, ja. Ey, wann haben wir denn Konsolen, die so einen Look garantieren? Ey, das frage ich mich auch jedes Mal. Ich möchte, dass es aussieht schon wie gefilmt, nur halt virtuell. Ja. Geil. Genau, ne? Dann können sie sich auch endlich mal auf was anderes konzentrieren, weil dann sind sie fertig mit Grafik. Ab jetzt fertig. Immer 100%. Grafik ist fertig. Stimmt, ja. Grafik ist immer 100%. Ja, fertig. Immer 100%. Ja, das ist super. Dann, ja. Oh, das wäre schön. Das wäre schön, gell? Da kommen wir noch hin. Das schaffen wir noch. Ah. Was? Da höre ich doch Star Wars. Oh, ja. Okay, das ist Battlefront, ne? Geil. Star Wars Battlefront. Geil. We've all grown up with it. Bitte sei gut. Aber man sieht leider gar nichts vom Spiel. Nur so eine Rendersequenz mit leichtem Cell-Shading-Touch. Den hatte ich als Spielzeug. Ich auch. Ich wollte ja den Walker Falken. Stecke ja auch nicht schlecht. Den hatte ich auch. Du warst so ein reiches, verwöhntes Kind, Ede. Ed hatte ich auch. Du hattest ein AT-AT, ey? Alter, okay, du warst echt krass. Ja, ich hab ein B-Wing, das Imperator-Raumschiff. Ja. Ist der Vorteil, wenn die Eltern sich scheiden lassen. Dann kriegst du richtig Kram. Letztens einen coolen Getränkewärmer gesehen. Der sah aus wie R2-D2, da kannst du deine Getränkedosen reinstecken. Genau, das groß im R2-D2 so, oder was? So groß wie eine Getränkedose. Da bin ich mir ja nie sicher, wenn die Entwickler sagen, ja, wir sind an die Original-Drehorte und so, oder wir wollten wissen, wie es am Strand aussieht. Die hängen da nämlich einfach nur rum. Das würden wir auch sagen. Ja, wir müssen dringend nach Tokio. Äffchen. Man weiß nicht. Nein, im Ernst, glaubst du, die wissen nicht, wie es im Dschungel aussieht? Glaubst du, die müssen wirklich dahin? Na gut. Nee, wenn die da eben echt rumgelaufen sind, das sah ja wirklich aus wie auf Endor. Es ist ja auch geil, da zu sein. Das ist nur eine schlechte Ausrede, um Endor zu besuchen. Ich glaub, die haben da auch gearbeitet. Aber findet ihr nicht, dass das einen leichten Comic-Look hat? Wird das jetzt im Spiel so leicht comichaft werden? Oder bilde ich mir das ein und das ist jetzt nur zu Anschauungszwecken? Nee, ja, hast recht. Das ist ein bisschen... Das sieht ein bisschen Pixar-plastisch aus, weißt du, was ich meine? Aber das war nur der Charakter. Ja. Der sah komisch aus. Ich glaube auch nicht, dass das jetzt typisch Ingame war, sondern das war einfach gerendert hier, so, dass es mehr dazu im Frühjahr, aber nicht das Spiel kommt im Frühjahr, sondern mehr dazu. Also, ey, das finde ich aber schlimm, weil die hatten so viel Zeit, um auf ein neues Battlefront zu programmieren, um sich darauf vorzubereiten, und jetzt brauchen sie immer noch Jahre. Ja. Aber da habe ich auch das ist doch dann die Battlefield mit Star Wars Fahrzeugen. Genau, das hatten wir ja schon. Also das allererste Battlefront habe ich gespielt. Ja. Mehrere, drei oder doch, so. Doch, das zweite habe ich auch gespielt. Ja, ich hatte nur das erste gespielt, das fand ich ziemlich cool. Aber ja, vor allem noch, ich meine, da hast du diesen Kram, du hast die Allkämpfe, du hast die Bodenkämpfe, du kannst alle geilen Settings nochmal spielen. Also besser geht's kaum. Ja. Das wäre geil, wenn du bei Battlefront wirklich mit deinem Raumschiff von unten abheben kannst, hochfliegst, bist in der Luft, schlachtballerst da ein bisschen rum und gehst wieder runter auf die Erde. Da hoffe ich so ein bisschen immer noch drauf, dass sowas mal kommt. Glaube ich nicht. Ja, aber wie heißt das eine Spiel? Ja. Dieses, wie hieß es, was jetzt alle so toll finden? Star Citizen? Nee, wo nicht Star wirklich Citizen. Auf die Planeten und dann bis in die bis auf ins der All. E3 meinst du? Ja. No Man's Sky. No Man's Sky. Das wird noch richtig geil. Das wird ganz groß noch. Ja, krass. Ja, krass, schon durch, ja? Nee, ich meinte durch mit den jetzt dauert's. Nächstes Spiel. Ja, haben wir ja nichts gesehen, leider. The Witcher Wild Hunt, der dritte Teil der Witcher-Reihe. Wild Hunt heißt übrigens wilde Jagd. Nee, wilde Hand. Der wilde Hans. Der wilde Hans. Das ist der Bösewicht hier in diesem Spiel. Aber wir kommen langsam in ein Gebiet, wo sich die Spiele optisch, glaube ich, nicht mehr so hart unterscheiden. Also mich flasht gerade alles gleich viel, sag ich mal. Aber schön, dass es flasht. Ich finde gerade jetzt bei Witcher haben wir wieder ein neues Level erreicht. Ja. Also das ist nochmal... Genau, bis man die Spielszenen sieht. Ja. Das sieht so fett aus. Also wenn er reitet, ey, da möchte ich mich einfach hinten draufsetzen. Also das sieht auf jeden Fall 10 Level geiler aus als Zelda. Vor allem hat Witcher, glaube ich, auch das gefühlt am besten Versprechen-Realität-Verhältnis von dem, was du am Ende bekommst. Weißt du, was ich meine? Ja. Stimmt, das ist noch so eine Art von Fantasy, wo ich sage, so, ist eigentlich geiler. Das ist, Dragon Age war schon, wir hatten ja letztens Bound by Flame in der Sendung, da haben wir uns auch so ein bisschen über diesen generischen Look ein bisschen mokiert. Das finde ich ist ein bisschen reifer. Absolut, da gibt es ja auch Sex und alles in dem Spiel. Yes. Und auch nicht albern, sondern einfach mal so, wie es ist. Ja, eben. Nicht so fancy, nicht so kitschig. Und nicht von irgendeinem fancy, kitschig Studio, sondern von einem Studio aus Warschau, Polen. Das sieht schon geil. Weiß man denn, ob das Open World ist? Weil die ersten zwei Teile waren ja nicht Open World. Die waren ja auch... Ich glaube, es ist Open World. Aber ich glaube. Doch, also das ist Open World. Wir haben es ja nicht gesehen. Warst du da nicht mit? Nee, das ist schon ziemlich Open World. Ja, es wird ganz sicher da irgendwelche verschlossenen Gebiete geben, wie immer, aber... Ja. Habe ich beide Teile durchgespielt. Ja. Finde ich wirklich sehr gut. Witcher ist Hammer auch. Ich habe den zweiten nur so ein Drittel gespielt, aber es hat mir auch sehr Bock gemacht. Ich muss mal kurz sagen, was mir am meisten gefällt, neben der fantastischen, geilen Optik, sind die vielen Animationen, die es irgendwie nochmal auf ein anderes Level hieven. Ich kann es nicht erklären, aber die Monster sind geil animiert und schon er Hammer. Ist geil animiert. Ja. Und das ist wie beim Uncanny Valley, das sind so kleine Details, kleine Häkel, kleine Stellschrauben in der Animation, die es dann geil machen. Alter. Der Todesrabe. Was haben die mit den Raben in letzter Zeit überall? Gut. Wo noch? Ja, ne? Gut. Brauchen wir gar nicht mehr sagen. Prädikat, gut. Gefällt uns. Wir machen direkt weiter mit Bethesda. Und Doom 4. Auch hier gibt's leider nur Render. Ich super gewesen sein, hieß es mal. Ne? Doom ist mir so egal. Echt? Ich finde Doom ist eine der überbewertetsten Reihen, die jemals erschienen sind, wirklich. Nein. Ja, aber es alle sind ja schon Teile, ne? Die erste war cool. Oder vier war der. Das danach ist jetzt nur vier, noch Crap. Ne? Das ist vier. Okay. Krass. Hast du echt Doom 3 gespielt? Ja. Mehrfach durch. Also mit ich fand es am Anfang nicht so cool, aber das hat mich dann doch gegen Ende gepackt. Ich habe es nur auf der Xbox 1 gespielt. Ja, also ich kann dir schon sagen, wie vier ist. Da liegen dann Sachen, beleuchtet, läufst hin, hinter dir kommt was. Die werden dieselbe Scheiße wieder machen. Wirklich? Hast du nicht auch die Doom 3 geleakte Version aus dem Internet geholt, damals, wo die Grafik noch so ultramäßig Quantensprung war? Ja. Und das fandst du nicht geil? Doch, die Grafik fand ich immer toll, aber ich fand das Spieldesign sowas von alt. Und uncool. Ja, da hast du recht. Es ist super monoton. Aber es ist Doom. Und sorry für ein Spiel, das in 20 Jahren nur drei Teile rausgebracht hat, finde ich das okay. Wenn es jetzt alles so das Gleiche wäre, ja. Also ich gebe mal zu, das Böse an Doom ist ja schon geil. Das ist aber echt ich möchte halt nicht die ganze Zeit nur ballern. Also wirklich ja, nicht. Ich tue mir leid. Nicht. Ja, vielleicht hat es diesmal Strategiemodus, meinst du? Oder Dialograd. Naja, es wird schon ein straighter Shooter, gehe ich auch von aus. Ja, aber guck mal, Doom 3 war ja auch wieder eine Abkehr von den alten Tugenden. Vorher war es ja auch noch ein bisschen, na, sag ich mal, rätseliger. Du holst da einen Schlüssel, gehst wieder da zurück, sagen, machst Schlüssel da die Tür alles, auf. Ja. Es gab drei Keycards. Gut, aber trotzdem, so eine Doom-Map, da musstest du dir schon einen Weg suchen. Mhm. Und Doom 3 war linear. Ja. Das kann man ja eindeutig sagen. Und da haben sich auch viele Leute damals beschwert, aber das war halt mehr auf Horror aufgebaut. Und das hat auch zu weiten Teilen funktioniert. Also es ist halt nur, dass Carmack einfach kein guter Autor ist. Der war noch nie ein guter Autor. Ich meine, das erste Doom war technisch bahnbrechend, aber halt und Programmier auch so vom Inhalt her cool, aber es war halt einfach storytechnisch mies. Und das hat sich nie geändert, leider. Das ist jetzt halt mit ein bisschen mehr Lichteffekten und einem Intro, was läuft da vorher, wo du merkst, wie alle irgendwie, oh nein, sie haben das Portal angeschaltet. Ich war gerade auf dem Weg zu meinem Job. Ah, oh, schon alles zu spät, alle tot. Die werden da nicht irgendwie geile Charaktere erfinden, die dir dann irgendwie wie in einem Far Cry 4, wo du sagst, okay, mit dem möchte ich mal reden, rumhängen. Ich möchte wissen, wie der überlebt und so. Ja, ich verbinde halt mit Doom und mit John Carmack eigentlich auch immer so revolutionäre neue grafische Fortschritte. Es war ja eigentlich immer so, dass das stimmt, ja, mit Quake und dann auch mit Doom 3 mit den Schatten- und Lichteffekten, die haben ja immer was Neues geboten eigentlich. Ja, bei Rage wollten sie diese Megapixel-Texturen irgendwie, weiß gar nicht, was daraus geworden ist, aber die haben ja immer so ein bisschen, hat jeder gedacht, okay, spielerisch gibt's bessere Sachen, aber ihr zeigt immer, wie ein Spiel heutzutage aussehen kann und was für Features es haben muss. Die ja? Pioniere, ja, die brauchen wir genau. Auch. Und das ist, ich weiß nicht, ich bin mal gespannt, wie dann halt, deshalb hätte ich gerne Gameplay gesehen, weil ein CGI-Intro flasht einen halt heutzutage nicht mehr so. Das kann halt jeder. Dazu musst du aber auch sagen, dass John Carmack jetzt auch schon länger nicht mehr bei It ist. Ja, auch schon. Und ist jetzt auch alles von daher muss man mal abwarten, ne? Der Mann ist nicht wie, mehr da. Wie, der ist nicht mehr bei It? Nee, der ist bei Oculus. Der ist so jetzt genau. Übergewandert. Aber der, ich meine, der wird sicher immer noch eng verbunden sein. Ich denke, da wird immer noch auch für Oculus eine coole Koop rauskommen bei. Ja, also ich habe gelesen, da gibt's gerade richtig Stress bei id Software. Leute laufen ab, so wie man das kennt, auch von anderen Entwicklern, wenn es langsam den Ende zugeht. Ja, aber was haben die denn auch gemacht in letzter Zeit? Ja, Rage war das letzte, glaube ich. Ja, und das war, glaube ich, da hat ein bisschen das Genick gebrochen. Dann ja, die Doom BFG Edition und das war's, oder? Stimmt. Wow, das ist aber so ein geil. Geld. BFG war ein Geldmacher, Rage war ein liebes Projekt, aber es hat halt nicht so funktioniert. Sie haben es ja dann auch quasi immer kleiner gedampft, bis es dann neues okay Commander Keen brauchen wir, ja? Ja, mal wieder Commander Keen. Das wäre, wenn die so wirklich Commander Keen als knallharten Badass oder so machen würden. Irgendwas, wo man sagt, ach, das gucke ich mir an. Jetzt kommt. Also, ja, ich wollte nur sagen, auf Doom habe ich, ich erwarte gar nicht viel und ich glaube nicht, dass mich das Spiel enttäuschen kann. Ich habe da ziemlich viel Bock drauf. Ich glaube auch, das ist die Wolfenstein. Gib mir einen straighten Shooter mit schlimmen Monstern und Teufelsdämonen. Ey, wenn man nie trägt, Teufelsdämonen müssen einfach bei dem Spiel sein. Schon. Ja. Also, apropos Teufelsdämonen. Scheiß Überleitung. Der beste Trailer der E3 möchte ich wagen kommt zu jetzt behaupten. Ja. Dead Island 2. Okay, alle Klappe halten, ich will die Musik hören. Nein, ich singe dazu. Ja doch, die Musik ist schon ganz lustig. Ja, und? Erinnert ihr an den ersten von Dead Island 1 dem Sprung aus dem... Wie geil war der erste? Und der zweite ist auch nicht schlecht. Jetzt können wir mal gespannt sein, das kommt von Jager, habt ihr gesehen? Da waren Jager wir Development? Genau. Echt? Kommt dann das sind also, ja sogar Deutsche. Genau. Und Techland macht ja das Dying Light jetzt für Warner. Das kennt ihr ja auch noch, dieses Parkour-Zombie-Spiel. Deswegen haben sie das wohl jetzt abgeben müssen oder sowas. Interessant. Aber da war schon auch beim ersten Teil der Trailer besser als das Spiel, muss man sagen. Ne? Ja, aber jetzt kommt ja das, was Tant gesagt hat, jetzt ist ein anderer Entwickler dran. Und vielleicht wird es jetzt besser. Es waren einfach auch ein paar kleine Fehler, die es scheiße gemacht haben. Man hätte daraus immer noch ein sehr gutes Spiel machen können, finde ich. Auf jeden Fall. Und es war vollkommen akzeptabel, wenn man mich fragt. Ich fand, man konnte es durchspielen. Ja, aber es war so comichaft auch. Es war irgendwie nicht so richtig gruselig. Irgendwie, es war sehr blutig, aber es war alles so ein bisschen cartoonig, fand ich irgendwie. Es hat, ich glaube, da hätte ich mir eher sowas, ja, ich will nicht Silent Hill sagen, aber sowas Düsteres, Fieses gewünscht. Stimmt, aber hier hast du jetzt Autos und so. Also hier ist schon ein bisschen was anders als bei Dead Island 1. Warum heißt es denn jetzt eigentlich noch Dead Island? Na gut. Ja, ne, das ist komisch. Es spielt ja, sag ich mal, jetzt nicht wirklich auf einer tropischen kleinen Insel, so wie man es kennt. Naja, aber es ist halt, der Name ist ja auch okay. Franchises. Aber nee, aber du hast vollkommen recht, weil Dead Island und Dead Island, wie heißt das zweite? Epidemic war das MOBA. Dead Island. Riptide war beides auf Inseln. Stimmt, das hat richtig Sinn gemacht. Und das war auch vollkommen mit der Story verwoben, dass du da auf der Insel bist. Ja, gut, aber Monkey Island. Nee, war das schon. Okay, Monkey Island 2 gibt es keine Monkey Island. So hast du recht. Nee. In 3 auch nicht, in 4 auch nicht, in 5 auch nicht. Ja, da haben wir's. Nee, Quatsch, nee, in 5 gibt's hier. Ja, siehst du, da haben wir's. Ja, also. Aber ey, warum machen diese Leute? Ich meine, ich freue mich als Gamer für sie, weil sie bringen ja uns was. Aber warum machen die nicht Filme? Oder irgendwas Cooleres als Render-Trailer, wie ist die man dann nie so, wieder sieht. Es ist nicht so, dass wir zu wenig Zombie-Filme haben, ne? Mhm. Ey, das haben wir auch schon vor Jahren zu Blizzard gesagt, oder? Mit den geilen Trailern zu jedem Blizzard-Spiel, das so besser aussah als jeder Pixar-Film. Ja, und manchmal haben die halt wirklich coole Ideen. Das meine ich ja. Diese Zombie-Nummer für Dead Island 1. In 20 Jahren Zombie hatte keiner gemacht. Das ist ja auch was. Das bedeutet ja was irgendwie. Und okay, das hätte man ja sagen können, das könnte sicher, wurde sicher schon gemacht, so die Art von, naja. Aber bei einem Film ist, glaube ich, auch nochmal eine andere Nummer als so ein kurzes. Nein, ist genauso. Ja. Okay. Ja, dann natürlich brauchst du ein bisschen mehr, aber trotzdem, finde ich, zeigt es schon mehr Erfindergeist als viele andere Zombie-Filme. Auf jeden Fall, klar, man sieht bei Videospielen oft kreative Sachen, wo man sich fragt, sind die kreativer als Filmemacher? Aber viel wird ja auch mittlerweile geklaut von Filmemachern. Mhm. Auf der anderen Seite ist es ja auch cool, wenn die Kreativen bei den Videospielen bleiben und nicht alle abwandern und Filme machen. Schön hier bleiben, ne? Hm? Stimmt. Schön hier bleiben und weiter coole Spiele kreativ. Wobei gerade bei der Serie habe ich das Gefühl, dass da eine externe Agentur, die sich mit sowas auskennt, engagiert ist, die überhaupt nichts mit der Spielproduktion zu tun hat, weil das hat man ja, also eigentlich hat man es gesehen, oder? Also das hat nicht viel damit zu tun. Das könnte schon sein, ja. Gut, dann gucken wir mal, was jetzt hier mit zu tun hat. Call of Duty, Advanced Warfare. Okay. Ja, richtig. Also zumindest was für die Augen. Ah, da ist er zu weit gesprungen, ist er zu weit gegangen. Ja. Macht aber Bock, ne? Egal wie müde man ist von Call of Duty. Ja, ich will das auf einem richtig großen Bildschirm mit ganz laut aufgedrehter Anlage spielen. Ich und dann habe ich Spaß. Ghost immer noch nicht gespielt. Ja, ich auch noch nicht, aber ich freue mich drauf, wenn ich die Zeit habe. Aha. Call of Duty. Mitchell, close the blast field! Come on, Mitchell! Now! Mitchell, now! Schwein. So, ja, that's cool. Resetting drop point! Break this down! Was sind wir denn machen? Die sind nicht so gut darin. He's still in one piece. So leise. Ich mach mal ein bisschen lauter. Mitchell! Get the door! Hey, das ist ja eine zerstörte Stadt, Mann. Wow. Sollten sich nicht mal alle Entwickler mit zerstörten Städten zusammenfinden und die eine perfekte zerstörte Stadt mit all ihren Ketten finden? Aber ist, glaube ich, irgendeine asiatische Stadt oder so. Sieht man da ja nicht Zeichen. Vielleicht Korea oder so. Also von daher wieder irgendwas leicht an der Realität. Auch das sieht geil aus. Die haben ja Hoverboard. Immerhin sieht man Gameplay. Mhm. Da ist es schon ein Weilchen her. Mhm. Ah, Jetpacks jetzt, oder? Ja. Übrigens auch das vielleicht. Mhm. So ein bisschen Titanfall. Aber nur so ein bisschen Jetpacks mit Dampf, ohne richtig Raketenantrieb. Ja, das ist halt. Das ist auch total titanvoll, aber gut. Ist ja egal. Ja, ist es nicht von den gleichen Leuten? Call of Duty ist nicht Titan. Nee. EA ist. Origin. Aber Titanfall ist von X-Cord. Ja, meine ich. Ey, richtig cool wäre es jetzt, wenn Master Chief einfach mal vorbeikommen lassen, so. Der hätte ja keine Chance. Nee, aber so als Cameo-Kürze. Ja, der wird dir gar nicht auffallen. Geil, Exosuits, Panzer, Helis. Zelte aus Metall. Das ist schon extrem Future, 2054. Wann spielt Halo? 2200 oder was? Echt? Weiß man nicht. Oder ich weiß es nicht. Echt? Spielt Halo auf der Erde? Ja klar, ja, so ja. New Mombasa, wie es hieß, ja, ja. Das ist schon alles Erde, aber halt ein ferner Zukunft. Ich dachte, das spielt auf dem Halo. Auch? Später. Ich dachte, im ersten Teil spielt man auch mit dem Halo. Also es geht immer Halo und Erde. Ja, im ersten Teil hast du recht, im zweiten Teil kommen sie aber auf die Erde. Boah, ey, die Halo-Story, ne? Ich habe eine Idee, ich trinke mich und erkläre dir die Halo-Story. So. Ja, das müssen wir echt mal machen, das ist eine gute Idee. Das ist der Master Chief, okay. Sein bester Kumpel, der ist Alien. So ist es gar nicht. Und so. Und die sind Feinde und dann werden sie Freunde. So ist es gar nicht, Feinde. Eddie. Ja, aber er hat schon, die Essenz hat er schon irgendwo so ein bisschen verstanden. Und dann gibt's eine Tuss, die kommt immer als Hologramm und sagt dir irgendwas, dass du nicht raffst. Und dann geht sie wieder und dann musst du kämpfen. Das war jetzt der dritte eigentlich, ja. Ziemlich genau erklärt, den dritten, doch. Und du bist der Prototyp von den ganz krassen. Hier, was ist das? Das sind die Langoliers? Die stören mich so ein bisschen. Was hey, was ist das? Was ist das? Das sind Drohnen, oder? Nee, nee, nicht Langoliers. Nee. Der alte Feind? Nee, du meinst... Was ist denn so ein Schwarm? Der mit Ben Affleck, gell? Ja. Phantoms. Du? Der alte Feind. Aber das ist ja auch nicht. Ja, das sind ja mechanische Drohnen. Also, ja, aber wie geil ist das überhaupt? Ja, das ist ein Kreis. Was soll das? Ein riesiger Schwarm aus Drohnen, die dich kaputt machen können. Das klingt auch nach so, ey, wir haben zu viel Geld. Oh, guck mal, der hat die Tür als Schild genommen. Aber das ist schon geil. Wenn ihr euch mal überlegt, wie sich Drohnen noch entwickeln. Ja. Mass-Drone. Ja, aber das ist, glaube ich, wirklich eine Entwicklung, dass sie versuchen... Drohnen wie Schwärme von Insekten und so sich bewegen zu lassen und alles. Also auch coole Granate. Dass die so eine Art Intelligenz entwickeln, Schwarmintelligenz. Ja. Eine Granate, die Leute so gehighlightet hat. Das macht Sinn, cool. Aber ich finde, das muss auch sauteuer sein. Ich meine, eine Drohne ist bestimmt eher sauteuer. Ja, ne? Jetzt. Also sie können doch einfach Knüppel durch die Luft fliegen lassen, schon, um die Leute zu verdreschen. Warum müssen das Multimillionen-Dollar-Drohnen sein? Ja, so Knüppel. Das hat mal ein dummes Call of Duty, wo alles saugeil aussieht, aber es ist Knüppelschwarm. Quatsch. Knüppelschwarm! Ja, soll mal einer verstehen, ne? Ja, ich würde jetzt dann auch mal skippen. Ja. Ja, guck mal, wie wir angekotzt sind von Call of Duty, uns über Halo unterhalten, während der Trainer noch läuft. Ne? Das sagt doch alles. Ja, aber wir müssen es doch jetzt nicht zu Ende gucken, oder? Ja, aber die Granaten, was sind das für Granaten? Das will ich schon wissen. Zielgranaten. Ja, das sind Granaten, die langsamer brauchen, als wenn du sie direkt geschmissen hättest. Stimmt. Ich warte noch mal in der Luft, jetzt fliege ich weiter. Ja, stimmt. Ja, aber die finden dafür ihr Ziel. Homing Grenades. Ihr seid wirklich keine Fans von hochtechnisierter Kriegsführung, oder? Guck mal, überall 45-Grad-Winkel und Zahlen. Hä? Ja, das die Zukunft. Genau. Das ist die Zukunft. Das Hexagon. Hexagone, ja. Strichcodes. Genau. Oh, was? Oh, lustig. Nein. Moment. Es ist dramatisch jetzt, ne? Wie der Anfang von... Ich fand's eher lustig, weil das passt so gar nicht. Ja, Google, ja, wenn er nicht loskriegt, dann wird's dramatisch. Geh ohne mich. Ja, geh du doch ohne deinen Arm. Ja. Oh Gott. Der stirbt jetzt ganz fies. It's okay. I'll see you on the other side. Ich bin raus. Das ist doch geil, der opfert sich. Von aber das explodiert geil. Das fehlt auch, dass Sachen mal wirklich mit Reaktionen... Genau, und geilen Sounds, Alter. Und das will ich halt, Call of Duty kannst du einfach super in so einem geilen Gaming-Boom zocken. Mit voller Lautstärke. Das wäre geil, wenn auch bei Battlefield so Granaten, wenn dich treffen, so richtig weg... Also wegdrücken, so, weißt du? Oft ist es ja auch so, bei Call of Duty kriegst eine Granate, die explodiert und wenn du Glück hast, überlebst, aber du stehst exakt am gleichen Punkt, als ob die... Sie müsste einen wirklich wegschleudern. Ja, so eine Druckwelle noch mit sich bringen. Das wenn man cool. so ein bisschen mehr passiv wäre und sich von der Physik und die Umgebung einen auch mitsteuern würde. Das wäre geil. Einer versteckt sich in einer Kiste, ein Kumpel wirft eine Granate, die drückt ihn rechts raus aus der Deckung und kannst ihn anballern. So ähnlich so wie du das Pferd bei Shadow of the Colossus. Das hast du ja auch nicht direkt... Habe ich mir eben noch gedacht, dass genau sowas passieren wird. Ja, muss sein, ne? Ja, damit er seinen Cyberarm kriegt, den ich mir gerade ausgedacht habe. Stimmt. Aber den wird er wahrscheinlich kriegen. Geil, so ein Mega Man-Arm meinst du? Mit so einem genau. Und ist halt voll sauer. Was erlaubt ihr euch? Ja. Ich wollte das Premium-Modell. Jetzt wird's cool, Freunde der Nacht. Ich hab's schon von einem halben Jahr vorbestellt, deshalb werde ich auch an Tag 1 zocken, im Gegensatz zu euch Lappen. Frage ist nur, wann Tag 1 ist. Ja, das stimmt. Was denn jetzt? Und die Antwort ist 9. September, bis jetzt zumindest. Ach, Destiny. Destiny wird super gut. Ey. Schwierig. Doch, ich halte hohe Aktien auf dieses Spiel. Wir hatten ja auch hier unseren Jubiläums-Appcast gemacht, da hatten wir das Thema ja auch kurz. Ich glaube, ich habe... Wir nannten ihn den Reisenden. Ja, mal gucken, das wird cool. Und seine Ankunft. Das wird super, das Spiel. Ihr könnt sagen, was ihr wollt. Ich glaube auch. Das wird super. Wir erbauten eindrucksvolle Städte. Das wird richtig gut, ey. Das wird looten und leveln in geiler Optik. Das wird wie... wurde zu einem großen Garten. Borderlands. Die Lebenszeit der Menschen verdreifachte sich. Der Dennis wird es ohne uns alle spielen. Zeit der und dann Wunder. Du aber als nächster direkt. Nee, ich habe ja deshalb Borderlands 2 auch nicht gespielt, weil ich verraten wurde. Ey, du Spongo, bist immer noch sauer. Und haben wir es gezockt danach? Nope. Ja, weil ihr schon Level 70 wart, ich keinen Bock hatte. Ich hab dich gesagt, ich zock's nochmal. Guck mal, findet ihr das nicht interessant? Eine Dunkelheit, die ihn über ganze Äonen durch die schwarzen Weiten des Alls verfolgt hatte. Watership Down fängt so ähnlich an. Jahrhunderte nach dem Beginn unseres goldenen Zeitalters fand uns diese Dunkelheit. Mhm. Und das war das Ende von allem. Und vom Trailer oder geht's jetzt müssen los wir ballern? Zumindest bis ich dich gefunden habe. Wieso gucken wir den auf Deutsch? Ich hab das Gefühl, der ist. Ist egal. Geil. Optisch. Architektonisch bin sehr schön. Bin ja auch nicht so storygeil, aber mir gefällt das mit dem Traveler und dieser fetten Kugel. Ja, es ist irgendwie immer dasselbe. Weißt du, er hat eine böse Macht, übernimmt das ganze Universum. Frage ich mich immer, wie viele Jahrhunderte müsste man kämpfen, um das dann wieder zu befreien? Ja, aber wer weiß, was hinter dem Traveler steckt. Vielleicht sind das die Bösen ja... Achso, die Bösen sind die Guten meistens. Ja, hast du nicht gehört, der Traveler ist doch der Gute. Ja, der Traveler, aber dann nicht die Bösen, die kommen. Genau, die Bösen sind die, die den Traveler jagen. Der bringt die Feinde mit. Es gibt nur wenige von uns. Sind uns einig. Die das Licht des Reisenden in sich tragen. Deutsche Synchronstimmen in Videospielen. Ja, ne? Gehören echt alle weggesperrt. Max, dass alles wirklich rund aussieht und schön. Ja. Und verranzt und kantig und einfach angepasst. Super. Es hat. Naja. Und trotzdem weiß ich immer noch nicht, worum es in dem Spiel gehen soll, vom Gameplay her. Mass Effect. Worum es Gameplay geht, ne? Also ob es jetzt ein Borderlands ist oder ob es jetzt ein Halo ist. Weißt du, was ich meine? Teils. Ich denke auch. Siehst du ja. Hier, halt. Guck mal. Was ist das? Das Design. Also, ich dachte vorher, vom Design ist das ein bisschen mehr Serious Business, so ein bisschen Mass Effect-Style. Aber das ist, wir sehen es hier an solchen Animationen, irgendwie geht es mehr in Richtung Comic und Funky. Ja. Wisst ihr, was ich meine? Das ist das, was mich gerade so bunt. Ja, aber nicht nur bunt, auch jetzt hier. Guck mal, wie er raushüpft. Ja. Nee, das meine ich nicht. Es ist manchmal auch so ein bisschen so ein Comic, sag ich einfach. Es ist halt so Halo-mäßig. Halo war auch cartoonig. Klar, Mann, die Viecher, die sind ja... Ja, doch, da muss ich ihm recht geben. Halo hatte eigentlich auch so... Ja. Das war halt eine andere Zeit. Damals konnte es nicht viel schöner. Ziemlich konsequente Vorführung von dem. Trotzdem, Halo ich habe bei den ersten Bildern dachte ich, es wird ein bisschen weniger Videogame-mäßig. Ach, aber ich muss sagen, jetzt wenn ich das alles sehe, das sieht geil aus. Das sieht aus, geil. Da ist schon eine Menge los, ey. Aber trotzdem ist das, was mich so ein bisschen abtönt. Ich weiß genau, was du meinst. Ich finde, es hat was von diesem Rage-Look. Ja. Rage war ja auch so ein bisschen dreckig, aber dann ist da leicht Cartoon. Auch beides. Genau. Ich auch. Und das hat man ganz früher bei den Trailern nie wirklich so gesehen. Nee. Werden wir denn die Beta spielen? Ja, sicher werden wir die Beta. Wir spielen die Beta, oder? Ja. Ja, ist ja bald soweit. Werden wir ja machen, ne? So, dann gehen wir weiter. Ja, echt jetzt? Nur noch eins. Ja, gucken wir jetzt nur noch an, reden nicht mehr drüber? Ja, dann willst du noch was sagen. Ich muss sagen, wir haben schon so oft auch über Destiny geredet. Gut, aber Dennis wollte ja noch wissen, was es sein könnte. Ja, weiß man das denn? Oder habe ich gesagt, du hast ja schon Leute rumlaufen sehen. Also es gab diese Level, wo sie durch so ein Raumschiff durchlaufen, auf der anderen Seite rauskommen und da dann irgendeine automatisierte Schlacht läuft, wo sie sich eingreifen können und wo dann noch irgendwie so ein gescripteter Kram in der Luft passiert, der wiederum was in dem Level verändert. Also irgendwie wahrscheinlich, ich weiß nicht, was da passiert ist. Er hat irgendwo irgendwas gemacht, gell? Ja. Ich weiß auch nicht. Aber das sind so Public-Events, da kannst du dann halt, spielst alleine, dann ist ein Public-Event und du joinst einfach. Es gibt aber auch, glaube ich, PvP-Spielvarianten. Ja, sicher, da gibt es irgendwo, wird es ein Gebiet geben, wo Arena-Kämpfe oder so. Es gibt so Exploring-Sachen. Das hat man gesehen, wo sie in dieses dunkle Schiff rein sind, mit dieser Drohne, die auch Licht gemacht hat. Also ich hatte letztens doch mal eine Auflistung gelesen, dass es so 5 Hauptspielelemente gibt, aus denen dann Destiny bestehen wird. Ich habe letztens leider ein paar vergessen. Aber in erster Linie, also es ist halt ein Singleplayer-Shooter mit einer dicken Story, der aber auch viel von mit dieser sozialen Interaktion spielt. So. Ist ein Koop-Shooter. Auch das. Ja, ich finde das geil, dass ich es trotzdem noch nicht verstanden habe, dass man es versucht, einem zu erklären, aber es trotzdem irgendwie so anders sein soll, dass man es noch nicht begreift. Ob es anders ist, ich weiß nicht. Ja, du läufst von A nach B und erledigst Monster. Ja. Also. Aber vielleicht ist es mal was Neues. Das wäre doch mal was Schönes, oder? Ja, genau. Also geil fände ich, wenn es wirklich Open World wäre und man könnte in alle Richtungen was erleben. Aber ich glaube, es wird auch wieder so gescriptet. Ja. Ich hätte gern mal alles open. All open. Ich hätte auch gerne alles open. Wie ist nochmal das Genre, was Sie da mit Shenmue erfinden wollten? Free. Genau. Free. Wo ist Free? Free-to-play geht zu langweilig. Ja, es ist geworden zu Free-to-play, ja. Free Reactive Ice Entertainment. Ja. Ja, aber warum zockt ihr dann eigentlich nicht massively Multiplayer Online Roleplay Games? Genau, das wollte ich gerade sagen. Eigentlich beschweren wir uns die ganze Zeit darüber, dass wir nicht World of Warcraft spielen. Weil, ich meine, das hat alles. Das ist Open World, Looten und Leveln, perfekte Quests, alles zusammen. Story ist da halt am Arsch. Ja gut, wir interessieren Story. Ja, weiß nicht. Story geht mir am Popo vorbei. Nee, ich will, wenn ich mit Leuten was erlebe, dann will ich auch, dass es eine geile Story hat. Wenn es schon nicht so ist wie Rainbow Six oder so, dass das Spiel, der Moment, wo man zockt, dass das schon die Story ist, die man sich gegenseitig erzählt, so, weil man halt, guck mal, wie wir das Haus irgendwie und die Geisel befreit haben und so. Habt ihr Rainbow Six gesehen, den Trailer? Egal. Also, da schafft man seine eigene Story in Level 1, so. Und, aber bei sowas, da erwarte ich irgendwie, dass sich das auch lohnt, dass ich da ewig rumlaufe und dass es gibt Zeit so viele Videospiele, die vorgaukeln, eine Story zu haben. Jüngstes Beispiel Watch Dogs. Er tut auch so, als ob es eine Story hat, aber das ist nicht mehr als ein schlechter Steven Seagal-Film. Aber auch nicht gut halt. Das ja eben, das sag ich, da kann ich auch drauf verzichten. Das Hauptsache, das Spiel motiviert mich, die Spielelemente müssen mich motivieren. Motiviert Watch Dogs? Null. Okay, also hat's dann für dich aber in beiden Belangen versagt. Ja, okay. Watch Dogs ist jetzt auch ein schlechtes Beispiel für ein Spiel, was keine Story hat und motiviert. Aber zum Beispiel Dark Souls. Gut, jetzt natürlich. Ja, alles. Man kann es nicht mehr hören. Ja, es ist doch die ganze Zeit sagen. Es ist doch so. Es ist doch so. Aber so sieht's doch aus. Jetzt habe ich hier so drei Dark Souls. Es ist doch so. Der andere kam es doch Mumpitz. Schon als du gesagt hast, man kann seine eigene Story schreiben und weißt du noch, als Kinder, das passiert bei Dark Souls im Sekundentakt. Ja. So. Okay, aber wir sagen nicht. Jetzt freue ich mich auch nichts mehr zu sagen. Aber ich kann nichts dafür, dass es halt Spiele gibt, die einfach fucking perfekt sind. Auch wenn der Simon sie nicht spielen will. Auch wenn ich hier ein bisschen skeptisch klang, ich glaube, Destiny wird cool. Ja, Destiny wird cool. Ich freue mich sehr drauf. Wir spielen es ja schon nächsten Monat. Wir spielen ja schon nächsten Monat Beta. Nächsten Monat 17.07. Kann man sich nicht merken. So, jetzt kommt wahrscheinlich noch ein 25-Minuten-Trailer von Hideo Kojima, oder? Ja, so sieht es aus, mein Freund. Hier kommt das linkshänderfeindlichste Spielreihe der Welt. Metal Gear Solid 5, auch diesen Teil werde ich nicht spielen können. Mit dem geilen Song. Oh, schönes Mark Twain-Zitat hier am Anfang. Was ist ein UFC-Fighter? Ich hätte auch so Bock, eigentlich mal mit Metal Gear Teil zu spielen. Es geht einfach nicht. Ich komme nicht mal am dritten Gegner vorbei. Oh, du tust mir so leid. Ich stehe so auf Metal Gear Solid. Ich raff zwar nichts von der Story, aber es bringt so einen Spaß. Ey, keiner rafft das von der Story. Alle, die sagen, sie haben es verstanden, lügen. Diese ganzen Duck-and-Shoot-Spiele, wo man sich da irgendwas sliden kann und so. Ich kann sie alle nicht spielen. Vanquish. Hier ist zum Beispiel ein Spiel. Gears of War. Nee. Aber Ede, das ist zum Beispiel ein Spiel, ich meine, das lebt halt wirklich von der Story und den Charakteren. Ja, aber ich komme nicht weiter in der Story, wenn ich nicht an dem ersten Gegner vorbeikomme. Ja, weil er halt nicht irgendwo looten und leveln kannst, um dann dich aufzupumpen. Nein, oder hier, Dark Souls-Spieler, ihr habt doch sogar eine Walkthroughs, da hol dir halt einen Walkthrough. Es geht nicht daran, dass ich nicht raffe, es geht daran, dass kein Linkshänder-Support hat und ich nicht sliden kann und schießen kann und grabben kann und weiß nicht gleichzeitig. Ja, aber der verliert doch auch einen Arm im Spiel. Okay. Kein Argument, der kämpft auch weiter. Ja, ist aber auch Snake. Okay. Oder Liquid. Ist es Snake? Ich weiß nicht. Oder Gear oder wer auch immer es ist. Ja. Ich weiß es Left ja. Hand Snake ist es. So, für die, die nicht aufgepasst haben, das ist Asche gefallener Kameraden in diesem Gefäß. Aha. Ich finde auch gut, dass Metal Gear nicht so theatralisch ist. Fällt sich zurück, ja. Ja. Das hat mir in der Reihe schon immer gut gefallen. Ja. Ja, aber es ist doch voll unhygienisch, wenn es in offene Wunden gelangt, der ganze Pump, die Pampe, ja. Die er sich da... Aber so viele Narben, wie der hat, der muss sich irgendwas ins Gesicht schmieren. Ich weiß noch, im allerersten Teil wurde erklärt, dass Snake die, die Fähigkeit zu lieben verloren hat. He has fought so many times, he has lost. Aber das ist so weit drüber, ich finde das einfach geil. Also ja, ich mag's auch. Gerade weil es so dumm ist. Wie er schießt, so geil aus dem Schuss, so wie der Pampe. Ja, Mann, aus der Shooting Range. Aus der Hüfte schießen. Nur harte Kerle... Hey, das sieht doch super. Guck dir, das ist Fotorealismus. Was ist das, wovon wir gesprochen haben? Das sieht voll geil aus. Aber nur wegen der Beleuchtung, glaube ich. Die haben eine einzelne Beleuchtung. Sieht schon gut aus. Das sieht echt geil aus. Mein Gott. Erinnert ihr euch noch bei Metal Gear Solid 5 den Kampf mit den riesigen Max? Oh ja. Der Part, der nur 20 Minuten ging. Aber ich mir ein eigenes Spin-off aus diesem Part gewünscht habe. Kein Max-Spiel sah so geil aus wie diese eine Sequenz. Ist auch schon komisch, dass es kein Metal Gear Strategiespiel gibt oder irgendeine Max-Simulation. Es gibt nichts. Obwohl das Ding Metal Gear heißt, seit all den tausend Jahren, die es gibt. Es gibt echt wenig Spin-offs, ne? Hat von der Metal Gear-Reihe so. Hat es einen Sinn, dass hier immer diese scheiß Messer blitzen? Mit diesem Lied aufgegriffen hat? Ich check's nicht. Phantom Pain. Jedes Mal, also es scheint auch. Blitzende Klingen werden wir hier noch öfter sehen jetzt. Ja, auch die Spritze vorhin hat sogar geglitzert. Vielleicht ist ein neues Feature, glänzendes Metall. Ja, ich habe so das Gefühl, da steckt was Tieferes dahinter. Ich denke auch, da steckt was dahinter. Ja, ja. Bei Kojima steckt immer was dahinter. Das ist alles deep, Mann. Wenn du jetzt zu Wikipedia gehst und die Interpretationsseite dazu reinliest, findest du bestimmt einiges. Ich bin gespannt, ob dieser Arm, den er da hat, irgendwas ändert. Oder ob das einfach nur halt, um diese Phantom Pain-Geschichte zu erzählen ist. Also wenn der Arm sich zum Beispiel zum vollständigen Level... Wer ist denn das jetzt? Ist das Solid Snake? Vermutlich. Ja, ihr müsst doch wissen, wie der aussieht. Naja, das ist der, das ist der Boss, das ist nicht Solid Snake. Da darf man als aber nichts Ahnung, aber nichts Falsches denken. Sagen. Ey, ist ein Horn? Ja, halt echt, gell? Wie heißt er denn nochmal? Ich habe keine Ahnung, wie die heißen. Aber Big Boss heißt Solid Snake, glaube ich. Aber Big Boss könnte doch schon. Könnte Big Boss sein, ja klar. Ja, die letzten Teile gingen ja um den Werdegang von Big Boss, wie er zum Boss geworden ist. Und das ist jetzt quasi das Ende? Ja. What then? We'll make diamonds from their ash. Ach ja. Und jetzt nicht mehr Dings, gell? Der neue Sprecher. Ach ja, es ist hier, wie heißt er? Kiefer Sutherland. Genau. Ja, finde ich aber besser, weil ich fand den alle lieben. Da ist das Horn, jetzt sieht man es. Ja, krass. Das ist eine Scherbe oder so. Ja, Obsidian. Wie heißt der nochmal, der Originalspieler? David Hayter. Den finde ich zwar kultig, das ist das passende Wort für den, aber der ist leider kein sehr guter Sprecher. Ich werde mich jetzt umgewöhnen müssen. Ah, ich finde, das macht aber schon gut. Ja. Ich glaube, es muss realistischer werden. Bisschen hier, Rot-Blau-Kontrast, rechts, links. Ja. Hoffentlich kommt nochmal das Hideo Kojima-Logo. Ich finde immer, das ist out of ratio. Ich will das immer zusammendrücken, damit es rund ist. Damit es oval ist, weißt du? A Hideo Kojima Production in a Hideo Kojima Video Game based on a Hideo Kojima Story manufactured by Hideo Kojima. Ja, der hat Hideo Kojima Productions. Vielleicht hat er ein kleines Ego-Problem. Only for Hideo Kojima Consoles. Dazu muss man aber sagen, der wollte, glaube ich, schon beim vorvorletzten Metal Gear nicht mehr dabei sein und hat auch keinen Bock mehr und überlegt mir, wie lange er das macht. Und die zerren ihn auch immer wieder zurück, weil sie ihn halt auch einfach saugeil finden. Also er ist schon auch, ohne den ist diese Serie wirklich nichts. Also das ist wie so ein Gehirn einfach. Das, da ist alles drin. Story of Trend. Nice. Directed and edited by Hideo Kojima. Ja. Er macht auch viel. Oh. Wow. Okay, welcher war der Favorite Trailer von denen bei euch? Vielleicht. Jetzt von den ganzen? Ja, von denen, die wir gerade gesehen haben. Ich mag lustige, deswegen ist der Dead Rising, aber es gab bessere. Aber den fand ich schon sympathisch. Gucke ich mir gerne an. Also ich glaube, ich gehe mit The Witcher. Mhm. Hey, Metal Gear Solid, ey. Und Batman. Aber es war ja kein Trailer. Nee. Aber eigentlich gerade deswegen hat es eigentlich auch gewonnen. Ich meine, Render-Trailer abfeiern. Also meinst du jetzt nur nach... Ja, ich dachte, darum ging es. Das Bad-Spiel, stimmt natürlich. Das Bad-Spiel finde ich auch am geilsten. Ja, eben. Also geht es jetzt nur nach dem Trailer oder nach dem, wo man sich jetzt wirklich auf... Also ich freue mich natürlich auch auf Xenoblade Chronicles, aber da fand ich jetzt das, was wir uns angeguckt haben, Murks. Also deswegen ist die Frage nach dem besten Trailer unfair. Ja. Also ich freue mich am meisten auf Batman Arkham Knight, Xenoblade Chronicles und Witcher 3. Jo. Star Wars Battlefront... War es Battlefront? Achso, natürlich. Ist auch noch ganz weit vorne. Ja, Witcher wird geil. Boah, das sind echt eine ganze Menge. Ich finde, das ist eine gute E3 gewesen. Ja, auf jeden Fall. Eine gute Ausbeute. Also echt. Auch wenn viel erst 2036 rauskommen wird oder sowas, aber also... Aber wir haben vor 2 Jahren, glaube ich, mal drüber geredet, dass die E3 tot ist und so, als wirklich nichts mehr kam und irgendwie so. Ich kann mich erinnern, vielleicht war es doch vor 3 Jahren. Aber es gab Zeiten, da war das deutlich schlechter. Also Habt ihr gestern beim Teil 1 über die ganzen Nintendo-Sachen geredet? Habt ihr Splatoon gesehen? Nintendo war nicht dran. Ihr habt nicht Splatoon gesehen? Ey, das ist super, das müssen wir uns noch angucken. Ey. Splatoon oder Splatoon? Splatoon. Haben wir hier Internet? Nee. Ah, wir haben kein Internet. Das ist nämlich echt ein originelles Spielprinzip von Nintendo. Ein neues Spiel und ich glaube, das wird mega Fates bringen. Das ist im Prinzip kein Ego-Shooter, aber du hast halt 2 Parteien und die schießen halt verschiedene Farben. Zum Beispiel die eine blau und die andere rot. Und es geht halt darum, du hast so Kampfarenen und du musst halt die einfärben in deine Farbe. Wer am Ende mehr eingefärbt hat, der gewinnt. Aber der Clou ist, du kannst in deiner Farbe, kannst dich verwandeln in so einen Squid und der kann dann auf dem Ding, in den Dingern tauchen und Wände hochklettern, aber nur in seiner Farbe. In der gegnerischen Farbe ist er langsam. Und das kannst du halt echt zu so taktischen... Ach, du kannst jemanden dann den Weg schießen. Genau, quasi. Du kannst ihm quasi einen Weg schießen. Da kommt er dann lang und kommt auf Stellen und von da kann er halt runterballern. Und, ziemlich lustig. Das ist echt, also es sah super spaßig aus. So ein typisches Nintendo-Geniestreich-Ding irgendwie. Kannst du eigentlich mal zeigen. Und hattet ihr auch das Cuphead gesehen von der Microsoft-PK? Ich wollte ja sagen. Das war auch geil. Gehen wir eh schon gucken. Sekunden. Können wir auch Cuphead nochmal angucken, ja. Warte, Splatoon. Nein, nicht Reactions. Announcement Trailer. Da. Das. Ich weiß nicht, es sieht natürlich Nintendo-mäßig aus, ne? Aber ich glaube, das macht Spaß, ey. Da habe ich irgendwie Bock drauf, das zu zocken. Okay, jetzt check ich das mal ins Mittauchen, okay. Geil. Okay. Sieht aus wie Nickelodeon. Nickelodeon, voll. Nicktoons. Das ist aber nicht... Das ist Sunset Overdrive for Kids. Auf dem ersten Blick. Okay, vom Stil her finde ich es nicht schön. Och, es muss ja klar sein, vielleicht. Also, und deutlich, vielleicht braucht man das so. Und du kannst dich nur auf der Farbe bewegen, die du... Nee, auf der Farbe kannst du dich in so einen Squid verwandeln. Und der hat dann Special Moves. Kommt jetzt gleich. Ja. Squid Time. Musik ist schön scheiße. Wie geht das? Ja, kannst du auf der Wii U, auf dem Wii U Controller kannst du... auf deinen Teammate klicken und dann jumpt der automatisch über die gesamte Map zu deinem Teammate. Das kommt aber nicht von Nintendo direkt, oder? Doch, ich glaube schon. Das sieht gar nicht aus wie ein Nintendo-Spiel. Oh oh! Ja, ey, ich meine, das ist, wie gesagt, das ist jetzt also keine Idee. Die Idee ist schon ziemlich geil. Das ist eine geile Idee, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das macht doch derbe Spaß, wenn du da ein cooles Squad hast und eine Taktik und manche Ebenen hier den Weg und du kannst dann da lang jumpen. Ich stelle mir das lustig vor. Das ist ein Spiel, das Spaß macht. Cuphead ein. Cuphead? Es gibt nur 30 Sekunden und das, ich glaube, die haben wir noch. Ja, das sollte man auf jeden Fall nochmal kurz gucken. Kopf, genau. Also ich glaube, da gibt es nur einen 30-Sekunden-Trailer, Cuphead-Teaser-Trailer, oder? Ja. Brauchen wir nichts sagen, nur kurz angucken. Kann man auch nicht viel ganz zu sagen. Cool. Habt ihr das neue Spiel von den Limbo-Machern gesehen? Ja. Inside? Sieht aus wie Limbo, ne? Sieht ein bisschen aus wie Another World, finde ich. Hä? Das ist ja ein anderer Trailer. Nö, ist derselbe. Nee. Nicht? Stimmt. Das kenne ich auch nicht. Was ist das denn? Aber das ist das Spiel, was du meinst. Ja, wir gucken dann nochmal den E3-Trailer an. Also so ein 1940er Zeichentrick-Style ist ja jetzt, hatten wir auch gerade in welchem Spiel? Ja, guck mal das E3-Ding an, das ist noch ein bisschen charmanter. Das geht halt natürlich auch in die Richtung, aber in das Mickeys hier ist... Mickeys Dingsbums-Spiel, ne? Mickey Mouse 2 war das. Hier, da, so. Genau. Guckt euch das nochmal an. Also das sieht noch mehr nach Trickfilm aus den 40ern und... Ach, ist doch geil. Kann mich der Sache nicht entziehen. Ich fahre da gerade drauf ab. Mugman und auch die Cuphead. Musik jetzt. Die Grafik. Ach so. Das ist so Mega Man-mäßig, oder? Ich weiß es nicht. Ja, sowas hier ist schon geil. Super. Oh, evil. Cool, ey. Auf jeden Fall. Ja, das ist schon. Indie-Game. Also ein richtig guter schön. Stil. Ich bin jetzt nicht auch so ein Fan von Jump and Shoots, aber nee, das finde ich total geil. Das ist von den Limbo-Machern. Das neue Spiel. Ja, sehr deprimierend. Limbo hat zwar erfunden mit diesem monochromen Look, aber den kann ich mittlerweile auch nicht mehr sehen. Doch, ich hab Bock. Diese Indie-Dinger kommen am laufenden Band in schwarz-weiß raus. Nee, das ist am simpelsten auch einfach so. Für die Message, fürs Azifazi und fürs Entwickeln. Ein totalitäres Regime. Nur ein kleiner Junge stellt sich ihm entgegen. Oh, ich erinnere mich gerade an das Ende von Limbo und jetzt werde ich traurig. Sowas so ja, zockt durch. Das hat auch eine saugeile Stimmung, ey. Also ich weiß, was du meinst, Dennis, aber ich finde, nur Schwarz-Weiß-Look macht dann nicht gleichzeitig halt auch so ein stimmungsvolles Spiel. Und das ey, klar, ich wollte das nicht negativ meinen. Ja, es ist halt, du hast schon recht, ein bisschen overused. Aber es ist halt von denen, die es erfunden haben. Von daher ist es absolute Daseinsberechtigung und hey, das hat Stimmung, das stimmt. Ui, und ich glaube, es kommt auch schon bald. War mal geil. Ja, tolle Sache. War da nicht noch hier irgendwie was von den, das neue von That Game Company oder so, irgendwie was? Da war doch auch noch was. Wer sind die nochmal? Mit Fischen? Waren die ja, so mit zwei Fischen? Fische, die zwei Seelen sind. Das ist auch jetzt schon raus im Shop. Betwisted, Intertwined? Nee. Meinst du das? Mit diesem ich orangenen und dem blauen Fisch? Nee, ich glaube nicht. Nee. Ich kann mich an so eine komische. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur, dass ich das gesehen habe und dachte, ach, das ist ja mal ganz cool. Und dann habe ich die Entwickler gesehen und dachte, ah, okay, die haben ja schon das und das gemacht. Aber 21.4, Alter, das wird spannend. Ja, wir müssen jetzt auch, glaube ich, mal langsam Schluss machen. Ja. Aber ja, es kamen schon einige interessante Sachen raus. Kann man nicht anders sagen. Wie suchst du noch mal ein neues Mario Party oder was? Ja, ich dachte, ich guck mal, ob es jetzt direkt eins gibt, was einen super crazy flasht. Aber sehe ich jetzt nicht. Nee. Machen wir Schluss. Ja, alles klar. Okay. Ja? Das war's mit unserem E3-Special oder gibt's noch eins? Nee, das war's. Ne? Ja, das war's jetzt, ja. Ja. Eure Meinung zu den ganzen Sachen könnt ihr gerne in die Comments schreiben. Mal sehen, was so eure Favoriten sind. Wir verabschieden uns. Ja, gut. Ja, gut. Okay. Klebst an der Couch fest.